Ich esse. Ich weiß, was ich essen will. Ich weiß, wie viel ich wovon essen muss. Wie viel ich wovon essen sollte. Ich weiß, woher ich es bekomme. Und ich weiß, dass alles andere, was ich esse, unnormal wieder natürlich krank ist und mich anekelt. Jetzt aber, so, guten Tag. Guten Tag. Mann, das muss aber auch echt mal gesagt werden hier. Leck mich doch einer in den Arsch. Mann, Apple. So, jetzt, Hallo. Wir machen heute das ist bestimmt der Horror gerade für den lieben Herrn Zwitscher-Rachel, weil der muss ja hier den Stream gerade mitrippen und der denkt sich schon, oh, wir haben sie nicht mehr alle auf der Latte gerade oder so. Naja. Ja, wir machen heute Datensuppe. Die Datensuppe machen wir mit der Annika K. von www.gulli.com. Hallo Annika. Hallo. Und mit dem Jakil von anonews.de. Hallo Jakil. Guten Abend. Ich muss mir dringend mal deine Adresse merken oder so. Mach das. Aber anonews.de ist schon richtig. Anonews.de und Anonews International, oder? Ja, sag einfach nur Anonews, das ist, oder Anonews Networks. Cool. So. Der Hanso Hattarori kommt nicht in den Chat, weil der Hanso Hattarori muss nämlich in den IRC Freenode Datensuppe. Da solltet ihr euch alle einfinden, weil nämlich dieser andere Chat kaputt gemacht wurde von irgendwelchen Leuten, die keine Ahnung haben. Mhm. Ja, das ist. Im Moment ist das alles die Pest. Twitter macht keine Links mehr gerade hier. Warum weiß auch keiner, das fehlt total. Irgendwie. Nee, es betrifft mich. Ja, es ist ganz komisch mit den Links. Irgendwie kann man jetzt keine HTTP und keine WWWs mehr schicken. Das ja, kriegst du aber Error 505, aber gut. Ja, keine Ahnung, ich nutze ohnehin immer diese Linkshorten auf Twitter. Ja, aber die dürften eigentlich auch nicht gehen, weil die fangen mit HTTP an. Also www funktioniert mittlerweile wieder, HTTP einfach weglassen. Okay, ja, spooky. Wer weiß, was da wieder für Zensuraktionen von Twitter gegen irgendwelche Sachen laufen. Meint ihr wirklich, dass das so ist? Oder meinst du das wirklich so? Ja, ich kann mir da jetzt nichts anderes reininterpretieren. Also ich glaube das eigentlich nicht. Ich vermute mal, die haben irgendwelche Probleme mit Werbung oder mit Spam gehabt oder mit irgendwelchen Malware-Links und wollen das eindämmen. Okay. Ja gut, das stimmt. Das Bot-Aufkommen, das war halt auf Twitter ziemlich hart. Also ich habe heute, keine Ahnung, 7 oder 8 Werbebots für einen Account gesperrt. Also das war nicht mehr schön. Keine Ahnung, kann sein, dass da heute wieder irgendwie so eine Spamwelle oder so war. Keine Ahnung. Ja, ich habe neulich sowas auf den Gulli-Twitter-Account bekommen. Da musste ich mir dann so irgendwie so ein doofes Video angucken und ich denke die ganze Zeit, wann kommt die Pointe von dem Ding, aber der wollte bloß, dass man rauskriegt, wie er irgendwie sehr viel Geld verdient hat oder so. Was dann dazu führte, dass man sich irgendwas runterladen sollte für nur 49 Euro. Für nur 49 Euro, das ist ja ein Schnapper. Ja, natürlich, da kannst du richtig Millionen mitmachen, ohne dass du irgendwas machst, weil das von selber über irgendeinen Darknet dann Finanztransaktionen tätigt oder so. Geil. Im Übrigen, läuft jetzt auf der Möb, läuft oben jetzt der Chat und dann werdet ihr rübergeleitet in diesen Freenode-Chat. Der läuft jetzt wieder, den hat gerade der beste Admin der Welt, Kollege YWeFightNet, gefixt. Mann. Sollte man aber, wenn jemand Wert darauf legt, dass man die IP von einem nicht sehen sollte, sollte man da halt mit VPN oder Proxy reingehen oder Tor. Weil deswegen bin ich auch wieder rausgegangen, weil da gerade irgendwelche Idioten schon wieder was von Docs rumgeschrien haben, die kleinen Pisser. Ach ja, mich können sie ruhig doxen. Ja, wir sind live mit der Pre-Show noch dabei und würden dann jetzt vielleicht einfach zu unseren Themen gehen. Welches Thema hat denn Annika heute mitgebracht? Ich wusste nicht, was wir heute machen, deshalb habe ich eigentlich kein Thema mitgebracht. Yay. Und welches Thema hat der Jackal mitgebracht? Ah, ganz viel Rage und schlechte Laune. Nein, ja, wir sollten einfach mal improvisieren. Das ist so eine richtige Improvisationsshow. Das wäre doch mal was. Das Spektrum ist breit in Sachen. Wir könnten natürlich über WikiLeaks reden oder über Bradley Manning. Da hatten wir diese Woche wieder viel. Ja, richtig. Das wäre das perfekte Thema zum Beispiel für Annika. Da bin ich jetzt nicht so gut wie sie eingearbeitet. Ja, frag mich mal. Oder wir reden doch über Passwortsicherheit, wie wir das letzte Woche überlegt hatten. Yay. Ich habe zwei Themen heute sogar mitgebracht. Dann erzählen Sie mal. Und zwar das eine, was mich gerade total angenervt hat, weil ich nicht verstehe, warum das überhaupt so ist. Dieses wunderschöne, wie heißt es, wenn man da dieses angeben muss? Na, wie heißt es? Hier, das hast du mir gerade gesagt, als ich da mich versucht habe, in den Web-IRC einzuloggen. Meinst du das, meinst du, das Capture. Ja, genau. Einmal, das hätte ich als Thema, weil ich das total abgefahren finde, weil es für mich totaler Bullshit ist. Und dann habe ich das Thema, warum man sich vielleicht nicht unbedingt in öffentlichen Kaufhäusern, die Elektrospielzeuge da stehen haben, selbst fotografieren sollte. Hä? Okay. Ja gut, klingt interessant. Fangen wir doch einfach an zu improvisieren. Und improvisieren einfach mal, was gab's heute Neues bei, oder heute, was gab's letzte Woche Neues bei WikiLeaks? Ja, die haben eine Pressekonferenz angekündigt am 1. Dezember. Und sie behaupten, sie wollen endlich ein neues Submission System, also ein neues System zum Einreichen von sensiblen Dokumenten online stellen. Nachdem ja angeblich der Architekt das Ding dann mitgenommen hat und der Herr Domscheit-Berg das benutzt hat und keine Ahnung was und WikiLeaks dann irgendwie ein Jahr lang nicht geschafft hat, was Neues zu bauen, haben sie jetzt angeblich was Neues gebaut und das wollen sie halt vorstellen. Und gleichzeitig wollen sie irgendwie da noch über mangelnde Internetsicherheit reden und über mangelnde Anonymität und mangelnde Verschlüsselung und so. Es wird da wohl vor allem darum gehen, dass SSL in letzter Zeit sehr viel kompromittiert worden ist, was sie wohl auch angeblich bei ihrem neuen Submission System berücksichtigen wollen. Die Zertifikate meinst du, ne? Ja, sie haben halt geschrieben, dass das System von Geheimdiensten ebenso wie auch von Kriminellen, wobei ich mich manchmal frage, wo da der Unterschied ist, penetriert bzw. kompromittiert worden wäre. Das dürfte dabei vor allem um Angriffe auf Zertifikate gehen, ja. Mhm. Ja, SSL und die Zertifikate, das ist, naja, das ist auch so ein Thema für sich, aber das ist ein gutes Thema. Okay. Ja, wollen wir da einsteigen? Weil ich meine, ich bin ja hier wieder der Superverbraucher und verstehe das jetzt erstmal grundsätzlich gar nicht einfach. Ich tue jetzt mal auf, ja, da muss ja, man gut. Einfach mal wieder auf total stumpf machen, damit man das Thema aufarbeiten kann. Wobei ich mich da auch nur irgendwie relativ rudimentär auskenne, also. Aber rudimentär ist ungefähr 100-mal mehr als ich. Oder ich. Na toll. Rudimentär. Ist auch ein schöner Vor- und Nachname, oder? Rudi mit Vornamen und Nachnamen Mentär. Ja, ich soll dich grüßen von Rudi. Rudimentär, ne? Genauso wie Manni, Maniküre. Und von der Marie, die heißt, glaube ich, Juana. Oder von Erik, Erektion, ja? Oh, mein Gott, mein Gott. Das sind für Sie das Niveau. Wir sollten auf jeden Fall nächstes Mal eine längere Pre-Show machen, damit wir uns da schon verausgaben können. Ja, die Witze sind so flach wie keine Ahnung, was ist auch egal. Lass uns mal einsteigen. Okay, steigen wir rein. Ja, Zertifikate und so. Annika, erzähl einfach mal. Wozu jetzt? Wie SSL funktioniert oder was? Ja, mich würde interessieren, wie SSL funktioniert und warum SSL überhaupt erstmal sicher sein soll oder halt auch nicht. Ist es ja nicht. Nein, aber SSL ist halt, beziehungsweise die neue Version heißt TLS, aber es wird eigentlich immer grundsätzlich sowieso von SSL geredet. Das heißt Secure Sockets Layer und das ist halt eine Verschlüsselung, die unter anderem vor allem dafür benutzt wird, sichere HTTP-Verbindungen zu machen, also Websites verschlüsselt zu übertragen, beziehungsweise die übertragenen Daten verschlüsselt darzustellen. Wenn man zum Beispiel jetzt seinen Benutzernamen oder sein Passwort eingibt, dass verschlüsselt übertragen wird. Das funktioniert dann halt per HTTPS über Port 443, was ein anderer Port ist als jetzt das normale HTML bzw. HTTP. Und das wird halt vielfach verwendet, beispielsweise für Online-Banking, für diese diversen Shopping-Seiten oder wenn man sich irgendwo einloggt bei Facebook oder bei seinem Mail-Provider oder so, dass man diese Login-Daten halt verschlüsselt überträgt. So kann zum Beispiel dann jemand diese Daten nicht mitlesen mit irgendeinem Network-Sniffer. Und dementsprechend ist es dann halt ein bisschen sicherer, diese Daten zu übertragen. Sonst können einem so lustige Sachen passieren wie mir letztes Jahr auf der DeepSec. Das war so eine ganz tolle Geschichte. Da war mein Laptop gerade in Reparatur und ich brauchte natürlich irgendwas, das ich da von dieser Konferenz übertragen konnte. Also ich wollte halt von da Bericht erstatten und twittern und keine Ahnung was. Und habe dann halt einen geliehenen Laptop bekommen von dem Geschäft, wo meiner gerade in Reparatur war. Und habe den dann in letzter Minute so quasi in den Rucksack geschmissen, bin zum Flughafen und habe nicht mehr dazu gekommen, da halt irgendeine VPN-Software drauf zu installieren. Bin dann irrtümlicherweise davon ausgegangen, ich kann mich mal kurz bei Facebook einloggen und von dieser Konferenz schreiben, weil ich dachte, die hätten zu diesem Zeitpunkt gerade SSL eingeführt für meinen Login, weil sie das angekündigt hatten. Sie hatten es aber noch nicht gemacht und ich dachte irrtümlicherweise, die hätten es gerade eingeführt. Naja, das führte dann dazu, dass ich ein paar sehr interessante Friends dann auf meiner Facebook-Liste hatte, die irgendwelchen interessanten Lemmen-Dingskirchen-Opa-Porno dann in meiner Timeline verewigt haben. Yay, Lemm-Party. Lemm-Party ab 18 nicht draufklicken, wenn ihr unter 18 seid. Ich muss ja hier alles tun, damit wir da nicht... Ja, die Lemm-Party. Also nur, wenn ihr 18 seid, ich schreibe das mal in den Chat mit rein. Das war Lemm-Party.org, oder? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur, dass da entsprechende Links und entsprechende Bildchen dann auf einmal in meinem Account waren. Was eigentlich noch nett von dieser Person war, die hätte mich natürlich auch komplett aussperren können oder so. Stattdessen wurden halt nur diese Bildchen da verewigt, so nach dem Motto, wir konnten jetzt in deinen Account einbrechen. Dann konnte ich mein Passwort ändern und dann war es wieder gut. Okay. Aber naja, das war schon ein bisschen peinlich, wenn man auf so eine Sicherheitskonferenz geht. Normalerweise, wenn ich über unverschlüsseltes WLAN dann online gehe, dann mache ich einfach mein VPN an und dann kann mir nichts passieren. Da ich das nicht konnte, weil ich die Software da nicht drauf hatte, dachte ich, okay, wird schon SSL sein. War's aber nicht. Dumm gelaufen. Ist SSL eigentlich das gleiche wie HTTPS? Ja. HTTPS ist eine Umsetzung davon. SSL ist die Verschlüsselung und HTTPS ist dann das HTTP das über Protokoll. Diese Verschlüsselung. Ah, wie werden denn die Zertifikate vergeben, diese SSL-Zertifikate? Genau, da wollte ich jetzt als nächstes drüber reden. Wenn du nämlich per HTTP das Zeug verschlüsseln willst, dann brauchst du ein Zertifikat, was dann auch sagt, du bist wirklich genau dieser Server. Und die werden dann halt von diesen CAs, von den Certificate Authorities, werden die ausgestellt und die sind hierarchisch organisiert. Das ist immer eine CA, dann gibt es eine CA, die da in der Hierarchie drüber ist und eine, die da drüber ist und die stellen dann jeweils die Zertifikate für die eins weiter unten aus und die unterste Ebene stellt die Zertifikate für die einzelnen Server aus. Okay, aber woher... Okay. Aber nehmen wir mal an, ich hätte jetzt einen Phishing-Server. Und den könnte ich mir ja ohne weiteres SSL zertifizieren lassen, oder? Könntest du schon, aber du hättest nicht dasselbe Zertifikat wie die Website, wo du eigentlich hin willst. Aber sieht das der User dann? Weil dann müsste er ja wieder lesen. Der User sieht das nicht, aber der Webbrowser sieht das. Die haben doch mittlerweile alle diese Funktion drin, dass sie warnen, wenn das Zertifikat nicht gültig ist. Aber dann klicken doch die meisten auf OK und weiter, oder? Ja, dann sind sie selber schuld. Diese Technik ist ja schließlich nicht dafür da, dass man sie ignoriert. Okay. Aber mit okay weiter heißt dann hier okay weiter. Ich komme dann wirklich dahin, wo ich nicht hin wollte, weil ich halt nicht gelesen habe, dass das Zertifikat vernünftig zugestimmt hätte. Das kann passieren. Manchmal bekommst du die Warnung auch nur, wenn jemand vergessen hat, das Zertifikat zu erneuern und das eine Woche abgelaufen ist. Oder wenn jemand so ein komisches Self-Sign-Zertifikat benutzt oder wenn jemand den Domain-Name in einer anderen Schreibweise angegeben hat. Manchmal sind das harmlose Sachen. Aber es kann sich in der Tat um eine Phishing-Seite handeln. Man muss dann eigentlich lesen, was jetzt genau die Fehlermeldung ist. Was ist denn Self-Sign? Was ist das? Ja, du kannst dir auch ein SSL-Zertifikat selbst signieren. Dann kannst du auch verschlüsseln. Aber du hast halt keinerlei Beglaubigung quasi, dass du wirklich entsprechend die legitime Seite bist. Sehen die anders aus? Also haben die dann irgendwelche anderen Flags oder andere Farben oder weiß der Geier was? Ja, für den Browser dann zum Beispiel schon. Oder für du kannst auch SSL beispielsweise für IRC oder was verwenden. Der IRC-Client merkt das auch. Der schreibt dann Vorsicht, self-signed oder so. Das, richtig. Ja. Ist das ja. Uni-Standard eigentlich in den Browsern? Also von Safari bis nach Opera und zurück? Ja, die haben das mittlerweile alle. Ich glaube, Firefox war der Erste, der es hatte, aber mittlerweile hast du es überall. Also gut, bei den alten Internet Explorer oder ähnlichen Blödsinn weiß ich es jetzt nicht genau, aber die modernen Browser haben das alle. Beim IE6 habe ich Zweifel. Ja, nee, da ist das nicht. Aber für die Leute, die sich nicht ganz so gut auskennen, wenn man HTTPS, also SSL-Verschluss unterwegs ist, sieht man oben immer am Browser links, wo das HTTP steht. Da steht da erstens HTTPS und zweitens ist das grün gefärbt. Und dann weiß man halt auch als jetzt nicht so erfahrener User, dass man quasi immer dabei sagen, auf der sicheren Seite ist, ne? Für Firefox gibt es ja zum Beispiel ein super Add-on, das nennt sich HTTPS Everywhere. So, dass quasi der Browser erzwingt quasi diese SSL-Verbindung, egal auf welche Seite man geht. Okay. Ja, und ich glaube, da gibt es auch so ein Icon mit so einem Schlüssel, oder? Ja, ja, und, ja, richtig, richtig. Und dieses Vorhängeschloss ist wichtig, dass es abgeschlossen ist. Also dieses Schloss, die grüne Farbe, wenn es grün markiert ist, und natürlich das HTTPS, das Protokoll. Okay. Ich habe hier gerade im Chat irgendwas von einem FireSheep gelesen. Was ist FireSheep? Ja, das ist irgend so eine Extension für Firefox, mit der du auch Sachen mitsniffen kannst. Aber da kenne ich mich jetzt auch nicht so aus. Ich habe für sowas, wenn dann, immer Wireshark benutzt. Ah, okay, ist, okay, Wireshark kenne ich, ja, okay. Weil FireSheep, das war mir jetzt hier nicht so bekannt. Ja, das ist auch irgendeine Firefox-Extension, mit der du so ein Zeugs rumspielen kannst, mit der du in WLANs oder so mitsniffen kannst. Aber als Nicht-Windows-Nutzerin habe ich da immer, wie gesagt, andere Sachen wie beispielsweise Wireshark bevorzugt. Oder EtherCAP. Wobei es Wireshark, glaube ich, auch für Windows gibt, oder? Ich bin mir da nicht sicher. Jo, das gibt's auch für Windows. Okay. Raul Troll, ich möchte dir mal dazu sagen, dass ich genau weiß, dass dieser Chat total unsicher ist, dass mir das aber egal ist, weil meine Identität sowieso überall im Internet steht. Das ist von daher nicht inkonsequent. Ja, ja. Sicher ist das falsche Wort dafür, weil ich habe immer gerade auch schon generell geschrieben, wenn ich irgendwo halt chatten möchte, ich zwinge ja jetzt niemanden gerade hier diesen Nick zu benutzen. Ja, das ist ja total Banane. Es kann sich ja jeder im Standard-Nick mit der Datensuppe XY einloggen und dann ist der Fisch geschält. Also, auch das, klar. Das ist totaler Quatsch, ist das. Totaler Fail. Man kann ja die lieben Kinderlein, kann man ja auch rausbannen, wenn sie am Nerven sind. Oder den Chat auf Moderated schalten und dann die Leute, die nichts Vernünftiges zu sagen haben, die kriegen halt auch kein Voice. Ja, alleine, dass wir ihm jetzt gerade hier schon so viel Aufmerksamkeit gewidmet haben. Ja, ich wusste nicht, dass es mal wieder der Dude ist, der Troll. Ja, das wusste ich auch nicht. Ach, der Mann. Der Dude. Dude, wir haben dich rehabilitiert. Jetzt bleib mal ein bisschen geschmeidig, Alter. Ja, der soll mal lieber ein paar Papers verteilen gehen. Genau. Und soll mal seinen Leuten da in Österreich helfen und nicht hier im Chat rumtrollen. Dude. Oh, die Österreicher. Über die Geschichte sollten wir eigentlich ja auch noch reden, finde ich. Ja, das machen wir. Zurück zum Feuerschaf hier. Back to Feuerschaf. Oder to Wireshark. Was macht Wireshark und das Feuerschaf so genau? Damit kannst du halt Netzwerkverbindungen mitlesen, beziehungsweise die übertragenen Daten mitlesen. Und wenn diese Daten dann im Klartext übertragen werden, kannst du sie auslesen. Beispielsweise Passwörter oder beispielsweise, wenn gechattet wird, kannst du den Inhalt des Chats mitlesen und solche Sachen. Okay. Das heißt, ich kann auch, wenn jemand sich bei Twitter einloggt, kann ich dann sein Passwort sehen? Nein, ich glaube, Twitter hat mittlerweile Login auch nur noch per SSL. Okay, aber als Twitter es noch nicht gehabt hat, hätte ich es tun können. Richtig, aber du, bei Twitter läuft das jetzt so, du konntest ja halt in den Einstellungen, konntest ja vorher den Haken reinmachen, dass du HTTPS nutzt und jetzt ist der Haken von vornherein drin, wenn du dir einen Account erstellst. Ist aber auch noch nicht ganz so lange so. Aber du hättest es vorher machen können, richtig. Okay. Also bei Wireshark liest halt gewisse Datenpakete aus. Wenn du jetzt zum Beispiel nach Passwörtern oder so oder halt bestimmten Wörtern suchst, die kannst du halt bei Wireshark filtern lassen und dann werden dir alle Datenpakete oder halt alle Pakete an Daten, die ausgetauscht worden sind, werden dir halt mit dem Filter angezeigt. Nennen wir mal zum Beispiel, du suchst jetzt nach dem Wort XY und dann wird dir alles angezeigt, was der User mit dem Wort XY quasi an Daten übertragen hat oder halt irgendwo eingegeben hat. Mhm. Okay, ich lese mal einfach jetzt hier gerade sowas aus dem Chat vor. Sinn von FireSheep ist, dass die Cookies-Sessions gleich direkt in Firefox eingetragen werden können wahrscheinlich und wurde gemacht, um zu zeigen, wie unsicher HTTP ist. Die Erweiterung ist auch nur für Firefox 3.5 kompatibel. Okay. Aber das war halt nur für Firefox und das hat er jetzt im Gegensatz zu Wireshark, was ein Programm ist, wohl? Wireshark ist ein Proc, oder? Ein Proc. Ja, das ist ein Programm. Und das ist halt, wie gesagt, so ein Netzwerksniffer, den kann man einerseits halt für Diagnosezwecke einsetzen, wenn ich jetzt in einem Netzwerk was checken will. Mhm. Das wird also auch von Profis genutzt oder ich kann das halt wirklich nutzen, um irgendwelche Daten abzugreifen. Ja, richtig. Deswegen immer den Hacker-Paragraphen hier in Deutschland im Hinterkopf behalten. Programme kann man für sich selber einsetzen, um zu helfen. Keine Ahnung. Aber ich meine, im Rahmen meiner journalistischen Tätigkeit ist das sowieso in Ordnung. Solange man das zu Forschungszwecken macht und dokumentiert, ist es in Ordnung. Das hat das Bundesverfassungsgericht ganz eindeutig gesagt. Ja, das ist ja das, was ich gerade sagen wollte. Aber gut, okay, du hast mir die Show gestohlen. Nein, weiter. Och, Manu. Ja, und dann sind wir jetzt bei den Zertifikaten. Und wie kriegen wir jetzt da einen Empfehlungsbrückenschlag? Also sollte man jetzt generell empfehlen, mit HTTPS nur noch zu surfen? Nein, für die meisten Sachen finde ich das unnötig. Wenn ich jetzt was ins Forum schreibe und das steht sowieso dann 2 Minuten später im Forum, wüsste ich nicht, warum ich es verschlüsseln sollte. Und wenn ich jetzt mir nur irgendwelche Websites angucke, finde ich das auch nicht wirklich dringend nötig. Aber wir wollten ja eigentlich, glaube ich, auch über die Angriffe auf HTTPS reden, oder? Ja, können wir auch. Also über. Nein, keine Ahnung. Nur darum waren wir drauf gekommen, wegen WikiLeaks. Ach ja, richtig. Es ging um WikiLeaks. Richtig, es ging gar nicht so vielzählig um die Zertifikate, sondern es ging hauptsächlich um WikiLeaks. Stimmt. Stimmt, richtig. Ich habe gerade hier den Chat gelesen mit Black Sheep, aber das reichen wir später noch. Ja, schwarze Schaf, Feuerschaf, was auch immer. Ja, dann machen wir den Brückenschlag zu WikiLeaks. Was gab es da jetzt so aktuell dann die Woche zu holen in dem Bezug? Ja, das hatte ich ja gesagt, dass sie halt in dieser Pressemitteilung auch von Angriffen auf SSL gesprochen haben, was halt damit wohl zu tun hat, dass es in letzter Zeit öfter Berichte gab, dass, wenn man natürlich jetzt eine Regierung ist und entsprechenden Einfluss hat, man die Certificate Authorities dazu bringen kann, dass sie einem gefälschte Zertifikate dann erstellen, mit denen man alles Mögliche dann mitlesen kann und so. Da gab es öfter mal dann Probleme mit. Und SSL hat auch kryptografisch beziehungsweise von der Implementierung her ein paar Schwächen gehabt, dass man es auch als Cyberkrimineller hätte angreifen können. Kannst du gerade ausführen, welche Schwächen das sind? Es gab Fälle, wo bei diesen Certificate Authorities dann eingebrochen worden ist und dann so ein Master-Zertifikat entwendet worden ist und damit zig gefälschte Zertifikate ausgestellt worden sind. Und dann gab es aber auch mal einen Bug, dass man eine SSL-Session eröffnet hat und die dann irgendwie nicht korrekt zwischendurch abgefragt worden ist und dementsprechend dann zwischendurch Daten unverschlüsselt übertragen worden sind. Das war irgendwas mit dem SSL Renegotiation. Da bin ich mir aber nicht mehr ganz sicher, wie es nun wirklich funktioniert hat. Aber jedenfalls, dass innerhalb dieser HTTPS-Verbindung dann Sachen unverschlüsselt übertragen wurden, wenn du entsprechend irgendwelche bestimmten Sachen gemacht hast. Aber ich weiß es, wie gesagt, nicht mehr so genau. Okay. Ist das ein großes Thema oder ist das ein Nischenthema jetzt an der Stelle? Und wenn es kein Nischenthema ist, warum ist es halt ein Thema von allgemeinem Interesse? Naja, es ist insofern von allgemeinem Interesse, als wenn jetzt diese Angriffe, die momentan noch sehr speziell sind, sich weiter durchsetzen würden, dann wäre es schon ein großes Thema, weil ja dieses SSL auch eingesetzt wird, um beispielsweise, wie gesagt, Online-Banking oder Online-Shopping oder solche Sachen abzusichern, die schon von vielen Leuten genutzt werden. Okay. Aber jetzt im Moment ist es halt, wie gesagt, noch sehr speziell und von daher betrifft es wirklich nur diejenigen, die mit sensiblen Daten hantieren, wie jetzt bei WikiLeaks beispielsweise. Okay. WikiLeaks benutzt keine Zertifikate, oder? Oder habe ich das falsch verstanden? Die wollen jetzt wohl irgendwas Neues mit ihrem Submission-System machen, womit sie diese Probleme bei SSL umgehen. Sie haben gesagt, eigentlich hätten sie dieses System schon eher online stellen wollen, hätten das aber aufgrund dieser schlechten Sicherheitslage nochmal verschoben und das irgendwie nochmal speziell abgesichert. Aber was sie da genau machen wollen, weiß ich nicht. Das wollen sie auf der Pressekonferenz erst vorstellen. Okay, wann ist die? Die ist am 1. Dezember, wie gesagt, um 12.30 Uhr Ortszeit. Ah, okay. Und da das Ganze in London stattfindet, heißt das 13.30 Uhr deutscher Zeit. Da werden wir selbstverständlich auch von Gully News drüber berichten. Macht ihr, es gibt keinen Livestream, oder? Das weiß ich noch nicht genau. Von den letzten Konferenzen gab es meistens schon einen Livestream, von daher hoffe ich, dass es einen geben wird. Das wäre super. Ja, das wäre geil. Und wie viel war das deutsche Uhrzeit? Oder 13.30 Uhr, also 13:30 Uhr. Halb drei. Okay. Aber mal gucken, ob wir das dann vielleicht hier restreamen können oder so. Mal schauen. Es gibt eine schöne Linksammlung bei Fefe. Schreibt jemand. Eine schöne Linksammlung bei Fefe. Ja, das ist gut. Die solltest du dann auf jeden Fall in die Shownotes übernehmen. Fefe hat zwar manchmal etwas eigene Ansichten, aber in diesen Sachen kennt er sich richtig klasse aus. Tja, das ist ja noch jemand, den ich als Gast bei der Datensuppe natürlich sehr gerne willkommen heißen würde. Fefe, hast du gehört? Fefe. Ja, echt Fefe, hast du gehört? Ja, komm schon, tu es. Wir können ihn ja mal eine öffentliche Einladung über Twitter schicken. Wir haben ja jetzt schon öffentlich eingeladen gerade. Wie öffentlich kann man denn noch einladen? Ja, man weiß ja nicht, ob er zuhört, ne? Ja, aber vielleicht kriegt er diesen Podcast zugespielt auf irgendwelchen dubiosen Wegen. Vielleicht brenne ich den auf CD und werfe den im Fefe-Postfach ein. Mit dem Totenkopf drauf. mit dem Pesthörnchen. Ja, gut, okay. Also nochmal, tu es, Fefe, tu es. Ja, weg von Fefe. Ich habe das mal in die Shownotes hier gerade reingeklickt dafür. Das ist, ja, jetzt bin ich hier. Ja, ignoriert mich einfach. Ich klicke einfach wild durch die Gegend und spiele ein bisschen mit dem Exposé rum. Okay, Mute Riot. Okay, Annika, genau, mach mal weiter. Richtig, ja. Genau. ja, WikiLeaks. Haben wir noch was diese Woche Interessantes aus dem Repertoire gerade so, was dieses Thema tangiert? Also die Zeit. Dann sag du, Annika, das ist dein Thema. Ja, wie gesagt, von Bradley Manning gibt es auch Neues, nämlich dass er jetzt dann am 5. oder 6. Dezember, das müsste ich jetzt bei Gully News mal nachgucken, dass er am 5. glaube ich, aber ich gucke das mal schnell nach, dass er da seinen ersten Anhörungstermin haben wird. Und im Rahmen dieser Anhörung wird dann halt entschieden, ob er vor ein Kriegsgericht gestellt wird oder nicht, wegen dieser Leaks, die er angeblich halt verursacht haben soll. Das ist jetzt wieder so eine Geschichte, die wir vielleicht für die geneigten Hörer noch mal etwas näher ausführen müssen. Ja, Moment, ich guck mal eben hier, damit ich keinen Quatsch erzähle. Yay. Mal kurz nach dem Datum. Cool. In der Zeit spielen Jackal und ich ein bisschen Jeopardy. Dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun. Nein, am 16. Dezember ist es in der Tat. Ah, okay. Also kurz vor Weihnachten, wenn es keiner mitbekommt. Da habe ich mich ja heute in meiner Glosse auch schon schön drüber ausgelassen. Ohne, dass ich hier Schleichwerbung machen möchte. Na, das schleicht ja generell mit, weil jeder weiß ja, dass du von www.gulli.com bist. Richtig, und jetzt nochmal alle www.gulli.com besuchen. Das beste Newsportal im Internet. Welches, du meinst? www.gulli.com? Oder gulli.de, da wird man auch auf gulli.com geleitet. Du meinst dieses unglaubliche Newsportal mit dem Gulli-Deckel? Ja, mit diesem Gullideckel das. Ja, hallo, das ihr müsst nicht mit diesem Gullideckel dann auf dem Rücken rumlaufen. Also, das ist doch ein bisschen schwer. Gulli ist ja schon irgendwie cool, aber diese T-Shirts, die gehen gar nicht, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Wie, ihr habt Fanshirts? Nein, wir haben Redakteurs-T-Shirts. Also, auch da, nachdem wir jetzt schon Fefe eingeladen haben, wenn mir jemand so ein Gullideckel-T-Shirt sponsern möchte, so als Unterstützer für eine gute Sache. Ich nehme das gerne. Ich würde mich sehr über so ein Fanboy-Shirt freuen. Kann auch vorne draufstehen Fanboy und hinten an der Gullideckel. Ja, das Allertollste ist, die Dinger sind schwarz mit rot. Macht besonders Spaß bei der Demo-Berichterstattung. Ja, gut. Ja, und wieder einmal zurück zu Bradley Manning. Okay. Warum genau kommt er vor ein Kriegsgericht, beziehungsweise warum soll er vor ein Kriegsgericht gestellt werden? Hallo? Ja, ich bin da. Was soll das? Nein, ich war gerade hier durch den Chat abgelenkt. Nein, also er soll deswegen vor ein Kriegsgericht gestellt werden, oder also das soll jetzt entschieden werden, weil er ja derjenige sein soll, der diese ganzen Leaks, die WikiLeaks im letzten Jahr veröffentlicht hat, womöglich verursacht haben soll. Dazu muss man sagen, Manning ist ein Analyst bei der US-Armee und hat da halt mit vielen Geheimdokumenten zu tun gehabt. Und der Verdacht ist jetzt halt, dass er diese Geheimdokumente, die Rede ist von diesem Collateral Murder Video von Cablegate und von diesen beiden Irak- und Afghanistan War Diary Leaks, dass er die an WikiLeaks weitergegeben haben soll. Dieses Collateral Murder, ist das mit den Hubschraubern? Ja. Mit, genau dem, mit dem Apache-Hubschrauber, der ziemlich viel Kollateralschaden verursacht. Okay. Mhm. Okay. Und dafür soll er vor das Kriegsgericht gestellt werden? Ja. Okay. Wie kam er denn selber an die Videos dran? Er hat, wie gesagt, als Analyst Zugriff auf die ganzen Geheimmaterialien gehabt. Okay. Weil er halt diese entsprechende Sicherheitseinstufung hatte. Und er war dann im Irak stationiert und von da soll er angeblich halt das Zeug dann rausgeschmuggelt haben. Okay. Soll rausgeschmuggelt haben, heißt ja alles, das ist jetzt noch nicht erwiesen. Nein, natürlich nicht. Ihm wird hier jetzt erst der Prozess gemacht. Ist das denn wahrscheinlich, dass das so ist? Kann man das im Vorfeld überhaupt so sagen oder ist das unwahrscheinlich? Oder? Das ist deswegen schwierig zu sagen, weil halt sehr viel auf dieser Zeugenaussage von Adrian Lamo dann basiert und der Typ ist eigentlich als notorischer Lügner bekannt. Von daher ist es nicht so ganz leicht zu sagen. Was macht Adrian Lamo so beruflich, außer Lügen? Lamen. Ja, genau. Und Lamen, Lügen und Lamen. Nein, der war früher halt mal ein Hacker. Und ist damit auch relativ bekannt geworden. der hat in irgendwelche Sachen gemacht, ist in irgendwelche Server eingebrochen und keine Ahnung, Zeugs. Und was er jetzt macht, weiß ich nicht genau. Ich glaube, er macht irgendwas mit IT und so. Er soll angeblich auch mit so einem zwielichtigen Regierungsprojekt mal zu tun gehabt haben, aber das sind alles Gerüchte, das weiß man nicht so genau. Okay. Krass. Und er ist jetzt halt in dieser Sache quasi Kronzeuge, weil jetzt halt dieser Fall von Bradley Manning basiert darauf, dass Manning Lamo angechattet haben soll, weil Lamo halt als Unterstützer von WikiLeaks aufgetreten ist. Und hat sich ihm dann anvertraut, so nach dem Motto, ich habe jetzt hier diese Geheimdokumente geleakt und das macht mich jetzt voll fertig und ich hoffe, dass es wenigstens irgendwas bewirkt und so. Und Lamo ist dann interessanterweise damit zum FBI gegangen. Also das ist jetzt halt die Geschichte, die momentan so halt vermutet wird, aber man weiß natürlich nicht, wie viel davon stimmt. Okay. Was würde im schlimmsten Fall erwarten? Eine lebenslange Haftstrafe oder... Ja, also ihm wird vorgeworfen, gegen diesen Espionage Act verstoßen zu haben. Das ist ein Gesetz, was halt Spionage bzw. die Schwächung des US-Militärs unter Strafe stellt. Und also im Höchstfall könnte ihm wegen dieses Verstoßes auch die Todesstrafe drohen. Wobei die Anklage gesagt hat, sie wollen eine lebenslange Haftstrafe empfehlen. Aber der Richter muss sich an diese Empfehlung auch nicht halten. Also theoretisch ist alles möglich. In welchem Bundesland, sage ich schon. Na, wie heißt das denn? Wir fallen die Staat. Anpassen. Genau, danke schön. In welchem Bundesstaat wird das denn abgeurteilt? Er untersteht der Militärgerichtsbarkeit. Ah, okay. Also könnten die ihn auch standrechtlich erschießen? Das glaube ich nicht. Ich denke mal, das wäre nur im Kriegsfall möglich. Doch. Aber wie gesagt, theoretisch könnte schon die Todesstrafe verhängt werden. Okay, das glaube ich nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das, also alleine, dass das im Raum steht, ist ja schon eine völlige Absurdität eigentlich. Aber ich glaube, es bleibt bei einer lebenslangen Haftstrafe, weil so weit lehnen die sich nicht aus dem Fenster und verhängen die Todesstrafe dann dafür. Boah, das wäre ein Burner. Das wäre nicht nur ein Burner, das wäre... Ja, also ich halte es auch für wahrscheinlicher, dass sie ihn sehr, sehr lange wegsperren werden, wenn sie ihm denn irgendwas nachweisen können. Das muss man erst mal gucken. Aber wenn ich das mal gerade so irgendwie beleuchte, er hat doch nicht ich kenne jetzt dieses amerikanische Recht dabei nicht, aber die Anwendung da drauf passt doch gar nicht, weil er hat doch nicht vor einer Operation irgendwas geleakt, sondern nachdem, was passiert war, hat er Sachen geleakt. Also hat er ja nicht das Militär geschwächt. Nein, aber einerseits war es halt so, dass diese Cablegate-Sachen wohl relativ viel Aufschluss darüber gaben, wie die US-Diplomaten und das US-Militär arbeiten. Und dann wurde argumentiert, dass das eben den USA schadet. Und andererseits hieß es halt, er hätte das Ansehen der Streitkräfte beschädigt. Ja gut, nein, die Streitkräfte haben ihr eigenes Ansehen ja selbst geschädigt. Das ist ja... Ja, eigentlich schon. Aber wenn du jetzt gerne Scheiße baust, die dann keiner sehen darf, dann wird dein Ansehen dadurch beschädigt, wenn jemand die Wahrheit sieht. Ist einfach so. Ja, es wird ja alles immer unter den Teppich gekehrt und solche Leaks heben dann den Teppich mal kurz wieder hoch. Ja, natürlich. Nur man kann ihm ja jetzt nicht vorwerfen, er hätte das Ansehen einer Militär, hast du nicht gehört, irgendwo geschadet. Ja, du siehst ja, dass man kann. Ja, klar. Ich sage ja nicht, dass es richtig ist. Ja, die USA kann alles, das ist klar. Die können alles. Die können auch die Todesstrafe dafür verhängen, weil die gut drauf sind. Aber grundsätzlich behaupte ich jetzt mal einfach, ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Worst Case so eintreten wird. Und ich würde jetzt mal prognostizieren, in meiner laienhaften Einschätzung, ich glaube nicht, dass der lange weggeht. Eventuell glaube ich sogar, dass der zu einer Strafe auf, in Anführungszeichen, Bewährung verurteilt wird, wenn er verurteilt wird. Ich glaube, dafür haben die zu hoch gepokert, um ihn jetzt auf Bewährung zu verurteilen. Aber das hat Adrian Lamo ja auch gesagt. Der ist mal interviewt worden von Glenn Greenwald. Das ist ein US-Journalist, der übrigens sehr klasse Texte schreibt, kann ich nur empfehlen. Und der hat ihn interviewt. Und dann hat Lamo auch gesagt, der geht doch maximal irgendwie 6 Monate in den Bau und er wettet halt mit Greenwald ein Bier auf einer Hacker-Konferenz, dass er zügig wieder rauskommt. Ja, die Wette halte ich. Und ich vermute aber mal, er wollte da sein Gewissen beruhigen, weil Lamo hat sich die ganze Zeit eingeredet, ja, er tut das ja auch irgendwie zu Mannings Besten und der Manning wird da irgendwie nicht so viel wegen passieren und so. Und irgendwie glaube ich das nicht, so wie sie ihn im Knast schon behandelt haben. Und so glaube ich, der wird da nicht viel zu lachen haben. Aber warum hat er ihn denn überhaupt angeschwärzt, würde mich mal gerade interessieren. Also seine Behauptung war, dass es um die nationale Sicherheit ging. Also sorgt sich gerade der Hacker Adrian Lamo um die nationale Sicherheit? Ganz genau, weil er meinte, dass Manning verantwortungslos gehandelt hat. Er hat auch, es ist auch dann hinterher viel behauptet worden, dass Manning wegen seiner persönlichen Situation, er hatte sich dann gerade von seinem Freund getrennt und war wohl irgendwie ein bisschen Depri drauf und so, dass er es deshalb gemacht hat. Aber das ist Quatsch. Wenn du diese Deadlocks mal liest, dann siehst du genau, dass er da ethische und politische Gründe hatte. Und dass er zwar scheiße drauf war wegen der persönlichen Situation, aber dass er deswegen geleakt hat. Also das ist eigentlich ein Haufen Bullshit, wenn man mich fragt. Und da hat Lamo halt gesagt, er hätte total verantwortungslos gehandelt. Und andererseits hat auch Lamo behauptet, er hätte Angst um seine eigene Sicherheit gehabt. Okay. Also nach dem Motto, wenn er das jetzt geheim hält und dann kommt hinterher ihm jemand drauf, dass er dann auch in den Knast geht und weil er dann auch halt vorbestraft war oder schon als Hacker bekannt war, dass das dann voll schlimm wäre. Was ja auch mal der allergrößte Scheiß ever ist, wenn mir jemand so ein Zeug anvertrauen will und ich habe Angst um meine eigene Sicherheit, wenn ich dieses Zeug weiß. Was hindert mich denn dran zu sagen, nein, ich will das nicht wissen, das ist mir viel zu gefährlich. Das ist doch wohl das Mindeste, was man machen kann. Mhm. Ja, okay. Na, ja, das stimmt schon. Haben wir viel für die Shownotes gerade. Das war echt viel Content mit vielen Namen. Da haben wir viel für die Shownotes. Auf jeden Fall, das wären lange Shownotes. Da kam heute auch noch ein Update raus bei der einen Sache von der Herausgabe der Daten über Twitter von diesen Twitter-Geschichte. Ja, genau. Das ist jetzt ist halt als rechtens angesehen worden, dass die Daten weitergegeben wurden. Das hatten wir ja schon vor 2 Wochen besprochen. Ich glaube. Aber was jetzt das Update war, ist halt, dass auch die Betroffenen gegen diese Sache wieder Berufung eingelegt haben. Ja, das wird noch ein bisschen dauern. Aber solange wie man kämpfen kann, wie gesagt, sollte man nie aufgeben. Das Gleiche sage ich für mich auch immer. Oh, das war jetzt schon ein bisschen Epic-Depri, oder? Nö. Okay, dann bin ich Epic-Depri, das ist ein neues Wort, aber gut. Ja, das hatten wir letztes Mal schon mit Rumhitlern. Rumhitlern und Rumtrollen. Rumhitlern fand ich aber gut. Ich habe jetzt wirklich meine Texte über diese Anonymous-Geschichte, habe ich alle abgespeichert unter Anon Austria, Rumhitlern und eine entsprechende laufende Nummer. Ich denke mir immer so Namen für meine TXTs aus bei meinen Artikeln, dass ich die auch wieder finde. Wo wir gerade bei Anon Austria sind, da können wir jetzt auch direkt da den Sack nochmal zumachen an der Stelle. Was haben wir da für ein Thema, Anon Austria? Ja, halt das Rumhitlern und halt diese angebliche Einschüchterungskampagne. Da weißt du aber, glaube ich, genauso gut Bescheid, oder? Na, ich weiß nur, dass ich glaube, ich sage das jetzt mal einfach in jeder Folge oder so oder überall, weil ich es immer noch als absolute Lächerlichkeit empfinde, dass man den Dude oder Anon Austria generell als irgendwelche dubiosen Nazis abstempelt. Weil die sich eben über irgendwelche Sachen rumhitlermäßig ein wenig amüsieren. Weil, ich habe es ja letztes Mal auch schon gesagt, und ich sage das auch nochmal, dann ist Walter Mörs genauso ein Nazi, weil der macht sich in gleicher Art und Weise über Hitler dabei auch lustig. Na, ja. Denn sie Keil. Ja, nein, aber Riot, ich kann dir dazu eine Menge sagen. Ich meine, rumtrollen ist immer gut und schön, bloß wenn, es waren halt einfach die falschen Leute im Channel, die waren halt dadurch angepisst. Man hat es ja auch bei dem Standard gesehen, wo da halt bestimmte Leute bestimmte Kommentare geschrieben haben. Ja, was ist denn das für ein Channel? Da wird ja immer nur vergaste Juden und keine Ahnung was geschrieben. Ja, man muss halt schon länger man sollte länger mit dabei sein, um das halt vielleicht als Spaß ansehen zu können. Ja, das ist ja auch kein Spaß. Ja, aber die Polizei hat jetzt einfach nur einen Grund, also diese Verhetzung, was die als Grund angeben, das ist einfach nur ein Grund, um irgendwelche Leute dafür verantwortlich zu machen, was mit dieser GIS, richtig, also mit dieser GIS-Geschichte und mit dem Leak der 25.000 Polizeidaten passiert. Das ist einfach nur ein Grund, weil die vorher keinen richtigen Grund hatten und jetzt haben den Grund und deswegen wird da jetzt auch enorm Druck aufgebaut von der österreichischen Polizei. Und Anon Austria sagt ja auch, dass es wegen dem Engagement gegen die Vorratsdatenspeicherung ist. Die wird nämlich in Österreich gerade eingeführt. Richtig. Und Anon Austria hat sich dagegen sehr stark eingesetzt. Dagegen gibt es jetzt auch einen Paperstorm, aber da können andere sicher mehr drüber sagen. Ja, der Paperstorm, der war jetzt am 25. und am 26. Also soll wohl ganz erfolgreich gewesen sein. Ja gut, aber der wurde natürlich massivst, ich habe ja den Twitter auch nur gelesen, aber soweit ich das jetzt mitbekommen habe, hat die Polizei bei diesem Paperstorm sich nicht gerade mit Ruhm bekleckert, wenn ich das mal so ganz salopp sagen darf. Ja, die haben halt versucht, Aktivisten, glaube ich, festzunehmen bei diesem Paperstorm mit irgendwelchen Ausreden. Und es gab dann halt auch diese Protokolle, die dann im Internet aufgetaucht sind, dass Leute, die nur bei Anon Austria im IRC rumgehangen haben, dann halt entsprechend von der Polizei verhört worden sind. Und jetzt gab es neulich bei der Future Zone ein Interview, das halt mit einem dieser Leute geführt wurde, die da befragt worden sind. Der wurde insgesamt wohl 7 Stunden verhört und wurde da befragt zu Anna und Austria und halt zu seinen entsprechenden Kontakten dahin und auch dazu, was er selbst im Internet macht und auch wie seine politischen Ansichten so sind, insbesondere zum Thema Datenschutz. Und das ist aber eigentlich eine sehr, sehr merkwürdige Geschichte. Ja, ich kann den Link jetzt schlecht schicken. Ich kann so schlecht tippen hier auf diesem Rechner, wenn ich podcaste. Aber das ist, kommt dann bestimmt auch in die Shownotes. Ja, der Dude hat es gerade schon, weil der ist ja gut dabei. Der hat schon mal einen Link da gepostet zum Paperstorm. Das passt schon. Gut. Jedenfalls ist das eigentlich eine ganz merkwürdige Geschichte, weil dieses Interview spielt eigentlich, wenn das wirklich eine Einschüchterungskampagne ist, was ja relativ plausibel ist. Und die ganze Geschichte ist ja auch sehr besorgniserregend. Ich meine, wir müssen überlegen, diese Leute haben sich nichts zu Schulden kommen lassen. Sie haben einfach nur Interesse an Anonymous und am Datenschutz gezeigt. Und das ist diese ganze Geschichte, im Englischen heißt das Guilt by Association, dass man halt dann schon als schuldig angesehen wird oder Probleme bekommt, nur weil man mit bestimmten Leuten Kontakt hat. Das ist einfach super gefährlich. Das ist nicht wirklich freiheitlich. Ja, richtig. Deswegen bin ich froh, dass ich in Deutschland wohne. Da kannst du so viel Paperstorms machen, wie du willst. Ja, das werden wir dann sehen. Also ich muss mal gucken, wenn ich jetzt noch länger im IRC rumhänge. Aber das wird man dann sehen. Also jedenfalls, dieser Typ, der hat irgendwie, falls es wirklich eine Einschüchterungskampagne ist, hat er diese Einschüchterungskampagne extrem in die Hände gespielt. Erstmal, wenn ich noch so einen netten Brief bekomme von der Polizei, da muss ich überhaupt nicht hingehen. Das hat überhaupt keine, das ist nicht rechtlich bindend. Solange die nur sagen, Richtig. Wir hätten gerne, dass sie eine Zeugenaussage machen, bleibe ich mit meinem Po zu Hause. Das ja, ist oder dann, darf ich oder kurz unterbrechen? Natürlich. Das ist dann auch nachzulesen in dem Vortrag, beziehungsweise nachzuschauen in dem Vortrag von Udo Vetter auf dem Chaos-Kongress, jetzt sagt die Nummer. 23C3. Yeah. Da kann man das nochmal, ich hab mich darauf einfach verlassen, dass du genau die richtige Nummer weißt. Da kann man sehr schön nachhören und sehen und lesen, was welche Rechte und Pflichten man halt hat, auch bei Einladung zur Abgabe von Zeugenaussagen etc. Der Dude meint jetzt gerade, in Österreich muss man hin, das bezweifle ich eigentlich, dass es da so komplett anders ist, aber das müsste man dann in Österreich entsprechend nachgucken. Ja, ich kenne mich natürlich mit österreichischem Recht nicht so aus. Aber was man auf jeden Fall machen kann, ist, dass man nicht so eine ausführliche Aussage dann macht wie dieser Typ. Ja, aber in Österreich müsste es doch auch ein Aussageverweigerungsrecht geben. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, das wenn er hier sagt, du hast als Zeuge kein Verweigerungsrecht, solange du dich nicht selbst beschuldigst, dann würde ich erstmal mit meinem Anwalt reden wollen. Oder ich wüsste einfach von nichts. Das kann mir doch keiner nachweisen, dass ich was weiß. Ja, richtig. Man kann halt aus diesen 7 Stunden, aus diesen angeblich 7 Stunden Verhör, hätte man maximal eine halbe Stunde machen können, wenn man es halt richtig angegangen wäre. Wenn man halt nichts weiß und ein bisschen schauspielern kann, dann geht das halt ziemlich schnell. Ja, eben. Das war also nicht so besonders intelligent von ihm. Und dann hat er noch hinterher so in den Medien auch gesagt, ja, das wäre ihm jetzt doch zu gefährlich, sich weiter mit Anonymous abzugeben, weil dann würde man ja wieder bei der Polizei landen. Darf man das eigentlich nicht sagen? Also doch, rein rechtlich doch, darfst du es sagen. Es hat Urteile gegeben, dass es keine Beleidigung ist. Es sei denn, du meinst es eindeutig in einem negativen Kontext. Das meinen wir ja nicht. Wir meinen natürlich selbst schon, wenn wir Bullerei sagen, meinen ja, wir... Ja, komm, da können wir auch gleich einen Witz machen. Was ist der kleinste Bauernhof der Welt? Ein Polizeiauto. Vorne die Bullen und hinten die armen Schweine. Der ist gut. Uiuiuiuiuiui. Irgendwie, Der Dude bittet mich nochmal auf die Sache mit dem Verhörprotokoll hinzuweisen. Dieser Typ musste nämlich deswegen 2-mal zur Polizei, weil er wohl gefragt hat, ob er dieses Verhörprotokoll weitergeben darf, sich das aber wohl auch nicht schriftlich hat geben lassen. Und die haben ihm aber gesagt, dass er das darf. Und dann hat er es weitergegeben an irgendwelche anderen Aktivisten und an seine Bekannten und hat es, glaube ich, auch ins Internet gestellt. Und am nächsten Tag haben sie ihm dann angedroht, dass sie ihn deswegen wegen Begünstigung dran kriegen, weil er dieses Protokoll weitergegeben hat, was natürlich auch wieder sehr intransparent und sehr problematisch ist. Ich würde ja gerne, der Dude, der hört ja nachweislich gerade zu, auch den würde ich sehr gerne vielleicht in der nächsten Woche zur Datensuppe einladen, wenn er das möchte. Vielleicht kann er dann etwas mehr darüber erzählen. Er darf auch einen kleinen Stimmverzerrer benutzen, wenn er möchte. Also das ist jetzt nur eine kleine Einladung. Das würde ich begrüßen, weil das Thema wirklich, gerade für Österreicher, wir sprechen ja hier jetzt gerade insbesondere von Deutschland, und ich glaube, das wäre gar nicht schlecht. Das fände ich gut. Also wenn man da irgendwie so den Kontakt jetzt nochmal knüpfen könnte, das fände ich wirklich extrem klasse. Ja, solange mich nicht alle 5 Minuten beleidigt, passt das schon. Ja, das macht er ja nur schriftlich. So viele Beleidigungen fallen denn ja gerade verbal gar nicht ein, glaube ich. Ja, und bei Audio kann man ja immer noch auf den roten Knopf drücken. Genau. Das ist wahr. Hui. Heute treibt ganz besonders mich ein Problem, dass ich total pinkeln muss. Ich glaube, ich habe mir gestern die Blase erkältet bei meiner Weihnachtsfeier oder so. Ich weiß es nicht genau, aber ich vermute echt, ich muss schon den ganzen Tag pinkeln wie ein Iltis. Ich würde gerne an der Stelle einmal eine kleine Pinkelpause machen. Machen wir eine kleine Pinkelpause? Ihr müsst jetzt ja sagen, weil sonst... Ja. Sonst bist du undicht. Dir zuliebe. Okay, dann mache ich jetzt einmal ganz kurz Stop the Broadcast. Und wir sind so in, es läuft im Moment ein bisschen zähflüssig, so in 5 Minuten wieder. Das wollten wir nicht wissen. Nach der Pause eine Werbung kann ja nicht schaden. Für den nächsten Tod-Dialog, da haben wir einen speziellen Gast. Und zwar haben wir im nächsten Tod-Dialog den sensationellen Faust hoch 3, ja, der wird beim Toddialog mit dabei sein. Ich habe noch keinen direkten Termin dafür. Allerdings verlosen wir in der nächsten Woche unter allen Hörern ein Buch, ein Comicbuch von Faust hoch 3. Ja. Also da könnt ihr dann euch, ich mache so eine Liste fertig, wo ihr euch eintragen könnt. Und das verlosen wir dann, wie wir das genau verlosen, mit dem Zufallsgenerator. Den programmiert uns der Weltherrscher, hat er gesagt. Der programmiert uns den Zufallsgenerator dafür. Und ja, dann schauen wir mal. Und eure Daten werden nicht an Callcentern verkauft? Ja, das gucken wir nochmal. Also mir reicht eigentlich nur der Nickname. Und dann muss man halt, Nickname und E-Mail-Adresse wäre ganz gut. Und dann schauen wir mal, wie wir das halt so hinkriegen. Ja, also Faust hoch 3, bald im Toddialog. Und alle Hörer können sich dann morgen auf eine Liste eintragen. Und dann schauen wir das mal. Und wie gesagt, der Weltherrscher programmiert. Aber der redet dann nicht über Ethik von Schokoladen, von dem Verkauf von Schokoladen und Apple-Produkten, oder? Was, der Weltherrscher? Nein, der Faust hoch 3. Nein, der Faust hoch 3 wird wahrscheinlich über seine Kunst und was für ihn der Kunstbegriff ist. Wer spielt da von euch gerade mit Mobiltelefon? Ich nicht. Ich nicht. Okay, es macht die ganze Zeit... Ach, jetzt weiß ich, warum es düt-düt macht. Alter. Weil das halt, jetzt, okay, alles klar. Jetzt weiß ich, warum es düt-düt macht. Es macht düt-düt wie ein Mobiltelefon, wenn man mich halt hier anschreibt im IRC. Cool. Dann hast du irgendwie so diese Notifies oder was an. Da können wir dann immer nichts für. Richtig. Und ich dachte, da spielt einer mit so einem alten Nokia-Schinken rum und drückt dann da. Ja, ich weiß. Ich hab's gelesen. Ja, okay, nicht der Weltherrscher. Ich hatte noch nie ein Nokia-Handy eigentlich. Nicht der Weltherrscher macht das, sondern der DV0 macht uns den Zufallsgenerator. Der Weltherrscher hat gesagt, nee, der ist noch ein bisschen schüchtern. Ach, jetzt macht das doch. Ja, dann ist mir egal, wer das macht. So, genug Chat gelesen hier. Die Hörer müssen auch denken, wir haben die mal alle auf der Latte hier. Gehen wir rüber zu Jarkil oder wollen wir noch was nachtragen? Nö, ich denke, ich bin nicht nachtragen, passt schon. Okay. Ja, Jarkil, dann was hast du Leckeres gerade heute auf der Pfanne? Also ich packe heute mal in die Suppe das Thema Wardriving rein. Das ist nice. Also wenn jemanden jetzt hier, wenn den Zuhörern das Thema nicht sagen sollte, Wardriving, sage ich einfach mal jetzt auf gut Deutsch beschrieben, man fährt quasi mit einem Netbook oder Laptop im Auto rum und sucht nach offenen WLAN-Netzwerken, um darüber zu surfen oder auch andere Sachen zu machen. Aber richtig Spaß macht es ja erst, wenn die Netzwerke nur fast offen sind. Ich sag mal so, wenn jemand eine WEP-Verschlüsselung nimmt, weil er sich vielleicht nicht auskennt oder einfach nur dumm ist, ist das für mich auch offen. Weil in einer WEP-Verschlüsselung ist man innerhalb von ein paar Minuten drin. Das macht irgendwie voll Spaß. Ja, richtig. Und da ist ja vor kurzem, also es ist noch gar nicht so lange her, da ist ein Gesetz verabschiedet worden, wo es heißt, es dürfen keine offenen WLAN-Netzwerke mehr in Privathaushalten vom halt in Deutschland mehr gegeben sein. Weil, ja, mache ich aber trotzdem. Ach, wo wohnst du denn? Nein, Bruce Schneier macht's auch. Ja. Nein, er sagt einfach, das ist höflich. Und wenn man den Leuten auch WLAN anbietet, wenn die zu Besuch kommen oder wenn die Leute bei einem mal schnell E-Mails checken können. Ja, das ist höflich, wäre es in dem Fall, sich selbst zu schützen, wenn man den Leuten einfach das Passwort geben würde, wenn man eine gute WPA2-Verschlüsselung hat. Dann gibt man den Leuten das Passwort, hier, hör mal, kannst dich einloggen und fertig. Ja, ich habe jetzt im Moment auch WPA2 drauf. Aber ich habe es auch zeitweise offen gehabt. Ich finde das eigentlich ganz okay, das offen zu lassen. Weil ich natürlich keinen zu anstiften will. Weil ich habe zuletzt im Fernsehen habe ich einen Bericht gesehen, wo Da war halt ein Mann, der hat halt zu Hause sein eigenes Büro und hat, hatte er WLAN, was hatte er, WP? Nee, er hatte, glaube ich, sogar, er hatte WPA1, glaube ich, was ja auch eigentlich nicht gerade sicher ist, vor allen Dingen nicht, wenn man halt so ein 0815-Passwort nimmt. Auf jeden Fall wurde bei ihnen per Wardriving wurde halt eingebrochen in das Netzwerk und seine IP wurde gespooft. Das heißt, seine IP wurde halt quasi als File-Server im Internet zur Verfügung gestellt und da wurden alle möglichen Wares draufgeladen. Ich glaube, irgendwas mit 5 oder 6.000 MP3s und noch andere Sachen. Dann hat er irgendwann einen Brief von diversen Staatsanwaltschaften bekommen, die von ihnen halt Geld gefordert haben, weil er halt dieses und jenes Material im Internet hochgeladen hat, obwohl er gar nicht selber davon wusste. Und er ist jetzt halt in einer sehr brenzlichen Situation, wo er sehr schwer nachweisen kann, dass er zu dem Zeitpunkt, er sagt, er war zu dem Zeitpunkt halt irgendwo bei seiner Mutter, keine Ahnung was, in der Kur oder bei seiner Frau. Und er ist jetzt er ist quasi in der Beweispflicht zu beweisen, dass er das zu dem Zeitpunkt nicht war, dass er die Sachen dort hochgeladen hat. Quasi wurde seine IP, ich glaube, der hat eine fixe IP, die wurde halt irgendwie gespooft und diese IP wurde halt dafür genommen, um einen File-Server über seine IP, wie gesagt, im Internet zur Verfügung zu stellen, wo jeder halt seine Sachen draufladen kann. Und er hat jetzt irgendwie durch die ganzen Gerichtsbriefe, die er bekommen hat, ist er jetzt in einer Schuldenlast von 150.000 Euro. Hat aber natürlich schon versucht, mit diversen Staatsanwaltschaften und halt auch den ganzen Rechtsanwälten von Inkassobüros und so weiter, hat er schon versucht, sich zu einigen, sodass das jetzt ein bisschen weniger geworden ist, muss aber trotzdem noch soll halt noch eine ganze Stange Geld bezahlen. Was ich eigentlich damit sagen will, man kann sich zwar schwer vorstellen, dass jetzt einer irgendwo vor einem Haus mit dem Auto steht und mit dem Laptop rumspielt, weil wer sollte sich halt die Zeit nehmen und das versuchen? Es ist aber in der heutigen Realität so. Vor allen Dingen gewisse WLAN-Netzwerke, gerade wenn man noch Repeater mit da dran hat, haben eine enorme die Weitreiche ist halt ziemlich groß. Im Standardfall kann die Reichweite bei ganz normalen Routern mit einer Antenne zwischen 25 bis 35 Metern liegen, was natürlich schon eine weite Strecke ist. Man kann immer vor irgendeinem Haus parken, auch in der Entfernung. Und wenn man noch Repeater mit dran hat, oder es gibt auch so selbstgebastelte Sachen, da kann man zum Beispiel so einen Kreis aus Alufolie machen, um sein Signal zu verstärken, was man in Häusern zum Beispiel nutzt, wo ziemlich viel Metall in der Wände ist, weil je mehr Metall in der Wände ist, desto hilft Alufolie? Doch, Metall schirmt das WLAN-Signal schon ab. Deshalb hat ja mein richtig. MacBook so eine scheiße WLAN-Empfangsleistung. Richtig, und gerade in Altbauten, wo die halt ziemlich metallbelastet sind, wundert man sich, obwohl man halt, sage ich mal, nur ein Zimmer weiter ist und trotzdem, sage ich mal, nur die Hälfte an Empfang hat. Und wenn man sich jetzt, es gibt eine Anleitung im Internet, wo man sich kostenlos mit Alufolie so einen kleinen Verstärker basteln kann. Da braucht man sich nicht unbedingt einen Repeater kaufen. Es gibt Router, die dann richtig anfangen, weit zu senden, wo es dann auf die 100 bis 120 Meter hinausgeht. Und wenn man da natürlich nur eine WEP-Verschlüsselung hat, die man innerhalb von 2 bis 5 Minuten geknackt hat, mit gewissen Programmen, oder halt überhaupt keine Verschlüsselung hat, dann sollte man sich natürlich auch nicht wundern, wenn da irgendwann mal Briefe im Haus klattern, weil irgendwelche Leute über deine Leitung quasi da Kacke bauen. Ne? Also Wardriving ist ein Thema. Ich habe selber schon ausprobiert, wo ich dann halt mit mehreren Leuten unterwegs war. Wir haben natürlich jetzt keine kriminellen Sachen gemacht. Wir wollten einfach nur testen, in welchen Ballungsgebieten, wie viele Netzwerke verfügbar waren und in welche man halt schnell reinkommen würde. Und das war halt auf jeden Fall erschreckend. Du hast grundsätzlich egal, fast, das war eigentlich egal, durch welche Straße wir gefahren sind, solange wie es nicht gerade ländlich war. Sagte. Ja. Wenn ich mal kurz was sagen darf, der OC hat aber recht, wenn er sagt, beim Wardriving geht es erstmal nicht darum, Verschlüsselungen zu knacken, sondern da wird das Zeug ja erstmal nur kurz gescannt und wird kartografiert. Das Knacken von Verschlüsselungen ist dann ja eine andere Geschichte. Da geht es ja dann halt um dieses Piggybacking, dass man die Netzwerke wirklich benutzt. Ja, ist richtig, aber unter dem Thema Wardriving wird es halt auch mitgepackt. Wenn man jetzt so viele Begriffe wieder in den Raum wirft, dann kommt der gute Verbraucher, der vielleicht sich nicht so gut auskennt, damit durcheinander. Also, aber deshalb braucht man sie mir ja nicht falsch beibringen. Was ist denn Piggybacking? Ja, das heißt eigentlich, dass du Huckepack auf wem reitest und das wird halt benutzt. Also auf dem Schwein. Nein, das heißt halt so. Und das ist halt, wenn du jemanden so auf den Rücken trägst. Und in dem Fall ist es halt, wenn du auf dem Rücken dieser anderen WLAN-Verbindung dann halt online gehst. Ah, alles klar, okay. Ja, okay. Ja, Piggybacking. Entschuldigung. Ja, auf jeden Fall war es halt erschreckend. Wir sind, also wie gesagt, wenn es nicht gerade ländlich war, man hat grundsätzlich immer irgendwelche WLAN-Netzwerke oder halt Access-Points gefunden, die halt schnell und leicht zugänglich gewesen wären. Gerade in Ballungsgebieten, wo viele Leute auf einen Haufen wohnen, sei es jetzt eine Vor- oder eine Großstadt, da hast du eine ganze Liste gehabt und man, ich weiß jetzt nicht mehr, wie die Statistik war, das ist jetzt, glaube ich, auch schon, das ist fast 3 Jahre her oder 4 Jahre, ja, ich sag mal so, jeder dritte Access Point wäre zugänglich gewesen, egal ob es jetzt mit Kleinhandgriffen war oder absolut ohne Verschlüsselung. Das ist in den letzten Jahren aber besser geworden, weil mehr Router mit dieser WPA-Verschlüsselung oder WPA2-Verschlüsselung ausgeliefert werden. Was mir aber aufgefallen ist, du hast im europäischen Ausland immer wesentlich mehr Netze, die gar nicht gesichert sind, als in Deutschland, wegen dieser dummen Störerhaftung, die wir hier haben. Ja, das ist richtig. Und es kam ja letztes Mal auch das Thema in den Medien, dass da irgendwelche selbsternannten Wissenschaftler oder halt Leute, die es hobbymäßig machen, die haben halt so eine kleine Drohne gebaut und die Drohne, die konnte halt WLAN-Netzwerke aus der Luft abfischen. Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Warflying, würde ich mal dazu sagen. Also die Drohne, ja, das ist ja auch ganz witzig. Ja, die Drohne konnte, das sah aus wie so eine kleine UAV-Drohne, also wie diese Spionagedrohnen, die die USA immer einsetzt oder halt auch andere Militärorganisationen aus anderen Ländern, wo man halt bestimmte Gebiete halt mit scannen kann. Und da wurden dann einfach Antennen und so weiter dran gebaut, um halt die Signale zu empfangen, da wurden halt Daten gesammelt und diese Daten hat man später ausgewertet und so konnte man gucken, in welchem Haushalt schlecht gesicherte WLAN-Netzwerke waren. Ne? Also ich finde es schon auf jeden Fall ein interessantes Thema, weil ich kann mir immer nur die Hand ins Gesicht schlagen, wenn ich bei gewissen Leuten zu Besuch bin. Die haben erstens ihren Rechner vielleicht 2-3 Meter vom Router entfernt stehen, haben aber trotzdem WLAN an und vielleicht gerade mal nur einen Rechner. Dann frage ich die Leute immer, ja, warum nutzt ihr denn kein Kabel? Ja, das ist, dann liegen hier wieder Kabel rum und keine Ahnung. Ich sehe, ja, das ist aber nur ein Kabel. Das ist doch sicherer, wenn man einen Rechner mit dem Router über ein Kabel verbindet, als wenn man die ganze Zeit Funkwellen sendet und quasi jemanden dazu einlädt, mal reinzuschauen. Ne? Also bei WPA2 schaust du auch nicht mal eben rein. Ja. Davon abgesehen finde ich das auch irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht, es ist teilweise auch übertrieben, sich da so aufzuregen. Nö, es ist nicht übertrieben, wenn man sieht, was die Leute teilweise noch für alte Hardware haben. Und es gibt bestimmte Router-Serien, die haben noch gar kein WPA2 oder die haben von vornherein gar kein WPA2 eingestellt. Du kannst nicht davon ausgehen, dass jeder, der jetzt einen Internetanschluss hat, auch die neueste Hardware da stehen hat. Oder nein, das ist schon klar. Aber ich, wenn ich jetzt kein WPA2 hier benutzen würde, dann würde ich auch WPA benutzen. Da würde ich mir auch nichts bei denken. Wie viele Freaks gibt es denn, die das wirklich zu knacken versuchen? Ja, Leute mit viel Zeit, würde ich mal sagen. Ja, ich meine, ich habe da jetzt auch schon seit Jahren nichts mehr gemacht, weil es so verdammt langweilig ist. Ja. Also ich meine damit nicht, dass es langweilig ist, das zu machen, sondern weil einem verdammt langweilig sein muss, dass man die Zeit hat. Das ist jetzt ein bisschen widersprüchlich gewesen. Ja, ich sag mal das Passwort, was du für dein WLAN-Netzwerk nimmst, wenn es halt einigermaßen lang ist und aus verschiedenen Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen besteht, braucht man sich da eh keine Sorgen machen. Allerdings... Die Frage bei WPA2 ist halt, ist das Passwort vernünftig? Weil das ist eine IS-Verschlüsselung, an der Verschlüsselung selbst machst du gar nichts, aber das nützt halt nichts, wenn das Passwort scheiße ist. Genau, und man kann ja schon etwas länger, ist es ja auch schon bekannt, dass man über seine GPU der Grafikkarte kann man viel mehr Passwörter durch Brute Force, kann man halt viel mehr Passwörter Brute Forcen, als wenn man es jetzt ganz normal über die CPU laufen lässt. Und wenn du jetzt, sage ich mal, ein Passwort nimmst, was vielleicht, nehmen wir mal 6 bis 7 Zeichen und das ist irgendein Wort oder halt kein schweres Passwort, wo jetzt nicht wirklich Sonderzeichen mit drin sind, dann kann es natürlich auch passieren, dass man es schnell geknackt hat. Und es gab genug Beweise dafür, dass WPA2 schon oft genug geknackt worden ist, was aber, wie du schon selber sagst, an dem Passwort lag, weil es halt einfach nicht gut genug war. Naja, was man auf jeden Fall berücksichtigen muss, ist, wenn es jetzt gar nicht verschlüsselt ist oder per WEP verschlüsselt ist, im Gegensatz halt zu WPA, wo jeder Client nochmal seine eigene Verbindung hat, ist es halt so, dass wenn du einmal in diesem Netz drin bist, du auch das komplette Zeug mitsniffen kannst. Halt mit diesen bereits genannten Sachen wie Wireshark oder so, da muss man dann schon ein bisschen aufpassen. Ja, richtig. Ja, Moment. Es gab hier bei Netgear eine schöne Serie. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, welche, das müsste ich dann mal nachschauen. Auf jeden Fall habe ich die mal beim Kollegen eingerichtet, und zwar hat Unity Media die sehr gerne verschickt, wo per Default gar kein Passwort mehr drin war und jeder den WLAN joinen konnte. Das war überhaupt gar nicht verschlüsselt. Ja, das haben wir. Kommt vor. Ja, aber das ist natürlich der Totale. Also das finde ich ist absolut, das geht gar nicht meiner Meinung nach, weil der Hersteller muss ja mindestens darauf hinweisen, dass wenn die Kiste in Betrieb genommen wird, dass das Ding noch gesichert werden muss, weil es per Default nicht gesichert ist. Das ist totaler Bullshit. Also das finde ich ist nicht okay. Wenn du das sagst, denn sowas kann ich mich immer eigentlich sehr schwer reindenken. Ja, aber ich meine, der Kollege ist halt erstmal, der ist wirklich der klassische Mac-User. Das Ding muss einfach nur funktionieren. Ja, mehr ja nicht. Das bin ich auch. Ja, aber so richtig ich klassisch. Ich habe auf meinem Laptop so irgendwie in den 2,5 Jahren, wo ich den habe, habe ich so quasi gar nichts gemacht. Weil ich super finde, dass mal was einfach nur funktioniert, muss ich zugeben. Ja, nein, aber ich gebe euch beiden recht. Also ein Hinweis wäre natürlich immer schön, aber das mit den Hinweisen ist immer so eine Sache. Wenn du dir irgendwas kaufst, da steht halt immer das Übliche drauf. Und gerade bei Routern, es war ja damals auch nicht gang und gäbe, da war das Thema Wardriving, das war damals, wo diese Router verkauft worden sind, die vielleicht nur WEP hatten, Entschuldigung, oder noch gar kein WPA2 zur Unterstützung haben. Da ist man gar nicht davon ausgegangen, dass da jetzt irgendwelche Leute im Auto rumfahren und irgendwelche Netzwerke abklappern, ne, mit den ganzen Tools, die es da mittlerweile gibt. Man muss, ja, was heißt man muss, man kann den Hersteller auch jetzt ein bisschen in Schutz nehmen, aber ein Hinweis wäre natürlich immer gut gewesen. Man wusste damals ja nicht, dass diese WEP-Verschlüsselung einfach nur Schrott ist und dass man die mittlerweile in 2 bis 5 Minuten knacken kann. Ja. Ja, aber trotzdem, also nochmal, für mich ist es ein Unding, dass wenn schon nicht der Hersteller leisten kann. Ja, das war Netgear in dem Fall. Ja, aber gut, aber ich meine, Riot, es ist jetzt irgendwie auch so, wenn du dir ein Auto kaufen würdest, dann würdest du vermutlich noch eine 5-seitige Broschüre dabei haben wollen, wo drin steht, Vorsicht, sie dürfen nicht fahren, wenn sie keinen Führerschein haben, sie sollten sich anschnallen und sie dürfen keine Omas totfahren, kann das sein? Nein, aber ich möchte zum Beispiel, beim Auto ist es gang und gäbe, dass wenn ich den Tankdeckel aufklappe, dass da drin steht, pass auf, Alter, tank kein Diesel, ja, tank mal super hier am besten in die Karre rein. So, und das wäre so, wenn... Ernst jetzt? Ja, das wäre so, wenn Europcar zum Beispiel mir einen Leihwagen gibt, ich frage einfach nicht nach, fahre zur nächsten Tankstelle, mach den Deckel auf und guck dann erstmal doof aus der Wäsche, weil ich jetzt erstmal ad hoc nicht weiß, scheiße, Diesel oder doch Benzin. Ja, beides rein. Das geht halt einfach nicht. Das ist der totale Fail. Ich erwarte doch wirklich nur, mehr erwarte ich gar nicht, dass da ein kleiner Zettel beiliegt, wo drauf steht, pass auf, per Default sind wir nicht in der Lage, hier ein Standardpasswort zu haben. Ändern Sie Ihr Passwort, indem Sie Folgendes tun. Mehr nicht. Ja, mehr erwarte ich gar nicht. Genauso wie ich auch erwarte, dass wenn man mir einen Leihwagen gibt bei Europcar oder woanders, ja, dass ich dann da bitte weiß, was ich in dieses scheiß Auto reintanken muss, ohne dass ich mir den Fahrzeugschein da durchlesen muss, den du eh beim Leihwagen meistens nicht kriegst. Ja, abgesehen vom Fahrzeugschein steht es auch im Fahrzeughandbuch drin. Was ja, aber gut, das ist wieder Handbuch, ne? Das ist halt wieder Handbuch. Ja, aber und immerhin steht es drin. Immerhin, ne? Steht es da drin. Und bei den Routern erwarte ich das auch nur. Mehr erwarte ich gar nicht. Weil das finde ich grob fahrlässig. Meiner Meinung nach. Ja, jetzt. Ja, also das ist irgendwie so, das ist nicht okay. Das ist so ein bisschen wie ein Schinken oder so. Einfach nicht okay. Ein ledriger Schinken oder ein saftiger Schinken? Nussschinken. Nussschinken, uiuiui. Nein, Nussschinken. Also mehr wie, oder Lachs. Ja, Lachs ist gut. Die Jule wusste übrigens nicht, was Lachs ist, wollte ich mal so ganz kurz erwähnen. Boah, da könnte ich jetzt einen fiesen Spruch kloppen, aber ich mach's nicht. Nee, kloppen kannte sie übrigens auch nicht. Ja, die kommt aus Hessen, Entschuldigung. Achso, da ist das dann so, da kennt man dann Lachs und Kloppen nicht, oder was? Hallo, Jule. Ja, die Skype-Verbindung bricht gerade ein wenig ab, glaube ich, aber ihr müsstet jetzt wieder da sein. Also ich bin, glaube ich, noch da. Ist der Jackal noch da oder ist der gerade hier weg? Ha, den Jackal hat's geschossen. Deine Verbindung geht gerade gar nicht. Geht sie jetzt wieder? Ich glaube, den hat's geschossen. Ah, jetzt höre ich dich wieder. Jetzt geht's langsam wieder aufwärts. Die Verbindung baut sich beim Jarkill besser auf. Ja, Wardriving und Router-Passwörter per Default. Da waren wir gerade stehen geblieben. Und das möchte ich halt nicht, weil beim Autofahren ist es auch nicht so. Ist Jarkill wieder da? Ich bin wieder da, ja. Yay. Wir haben schon eine gewisse Zeit auf der Uhr. Sollen wir zu meinen Themen rüber oder hast du noch was nachzutragen? Oder irgendwer? Oder der Chat? Ja, ich habe eigentlich das gesagt, was ich sagen wollte, dafür, dass es improvisiert war. Aber wenn der Chat noch Fragen hat, ich stehe gerne zur Verfügung. Dann geben wir dem Chat noch eine kleine Bedenksekunde. Der Chat verhält sich heute wieder sehr vorbildlich, sehr diszipliniert. Sehr schön. Ja. Okay, das sieht gut aus. Dann würde ich einfach zu meinem kleinen Thema überleiten. Ich finde es total absurd, dass halt in den ganzen Buden die ganze Zeit da überall Duckface-Bilder sind von den Kindern, die dann da in der Mittagspause oder so reingehen. Ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Vor allem, man muss doch wirklich daran denken, was passiert denn bitte mit den Bildern dann am Ende? Also wenn ich ehrlich bin, müsste mir genauso langweilig sein, um den Spieltrieb zu haben, so ein Bild zu machen, wie mir langweilig sein müsste, um nachzugucken, ob da irgendwelche Bilder auf den Läden sind. Ich meine, gehst du jetzt wirklich in den Laden und guckst mal, ob da auf den Laptops irgendwelche Fotos gespeichert sind? Ey, du wirst damit zugespammt. Du gehst ans Notebook. Ja, und warum sollte ich das tun? Ja, weil ich mir halt schon auch gerne mal Notebooks anschaue, wenn ich irgendwo im Geschäft bin. Ich meine, da kann ich warum da das so... denn? Ja, warum nicht? Ich schleiche dann da so rum und guck dann mal so und guck mir dann Windows 7 an und guck mir die Hardware an und lach die dann aus. Also insbesondere dieses ganz hässliche, schlimme, ich glaube, es ist entweder Asus oder Acer, eins von beiden. Ja. Nichts gegen Asus. Ja, aber ich muss ja weiter ausholen dann dabei. Ich meine, es ist Asus oder Acer mit dieser Elite-Serie oder so, ja. Und die haben dann da so ein ganz hässliches MacBook geklont, so ein MacBook Air. Das sieht fürchterlich aus. Und das habe ich mir angeschaut kürzlich und habe das dann ein bisschen ausgelacht und habe dann da so drauf hier und da mal so. Und dann habe ich das gesehen. Und da waren wirklich als Desktop-Hintergrund, waren dann da irgendwelche Kids, Mädchen, die waren vielleicht so 10, 11, mit irgendwelchen Duckfaces da halt. Da ist es aber kein MacBook, sondern ein Duckbook, oder? Ja, das war dann mehr so ein Duckbook. Und... Also mich besorgt daran halt nur, weil ich definitiv 100% sicher bin, dass diese Bilder irgendwo anders dann auftauchen. Da würde ich echt für wetten. Hundertprozentig. Glaube ich eigentlich nicht. Ja, ich glaube, die Dinger werden zurückgesetzt, bevor sie verkauft werden. Ja gut, aber in der Zeit, wo die da stehen, gehen mit Sicherheit irgendwelche ganz komischen, lustigen Leute dahin, die merkwürdig gepolt sind, schließen den USB-Stick da an und ziehen das Ding leer. Da würde ich für wetten. Die Annika tippt. Ja, selbst wenn die zurückgesetzt werden, ich weiß ja jetzt nicht, wie das die Hersteller machen, ob die direkt ein Low-Level-Format machen oder ob die einfach nur normal formatieren. Du kannst die Daten so oder so dann wieder zurückholen. Es gab ja schon oft genug die Pannen, dass irgendwelche Festplatten wiederhergestellt werden konnten von irgendwelcher Hardware, die du gekauft hast, egal ob die jetzt gebraucht oder neu ist. Ja, nur ich erstmal das und ich glaube einfach, dass ich kann das ehrlich gesagt nie nachvollziehen. Nachvollziehen. Ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, weil, also erstmal, ich hätte jetzt nicht die Zeit, um das zu tun, ja, gar keine Frage, aber auf der anderen Seite denke ich mir auch, wenn die das halt machen und da schon ihre lustigen Bilder so reinpacken, ja, wie geht's denn dann bitte weiter? Vor allem, das machen die ja von Laden zu Laden und ich sehe das wirklich total kritisch. Ich finde, das ist nicht okay, weil man einfach damit rechnen muss, dass diese Bilder irgendwann in irgendeinem Zusammenhang eventuell auftauchen könnten. Und dann finde ich das ehrlich gesagt nicht so lustig, wenn mein Bild dann da so drin rumschwirren würde. Wieso? Hast du auch ein Duckface-Bild heimlich im Internet? Boah, das will ich sehen. Ich? Ja, ich habe einen mit Aluhut. Und verdammt wenig an. Ja, wir podcasten ja eh immer nackt, von daher. Das ist richtig. Ich muss mir gerade mal hier an meinen Brustwarzen rumspielen. Aber ich mir... Sehr schön, an den Knospen sozusagen. Ja. Aber ich merke gerade, dieses Thema trägt gerade nicht so zur allgemeinen Heiterung. Dann gehe ich halt auf mein zweites Thema. Ich habe ja zwei. Ich brauche auch ein bisschen Redeanteil. Und das zweite Thema ist halt diese, ich habe wieder vergessen, wie der Scheiß heißt. Wie heißt der Scheiß? Was man da eintippen muss? Capture. Das heißt kurz, completely automated Turing test to tell humans and computers apart. Habe ich aber auch ein paar Mal gebraucht, bis ich mir das merken konnte. Way. Okay, das ist Capture. Ja, kann mir bitte einer mal erklären, warum ich da nicht einfach Zahlen von 1 bis 10 eintippen kann? Oder ja, irgendwas? Warum? Weil, kann ich dir genau erklären, weil je schwieriger das Capture gestaltet ist, desto schwieriger wird es auch für die Bots, da sich irgendwie Sachen runterzuladen, anzumelden oder sonstiges. Es ist nur, dass es nicht funktioniert. Wie meinst du Nein. das? Ja, wir hatten bei Gulli kürzlich einen Bericht, dass es Wissenschaftler geschafft haben, einen Bot zu schreiben, der irgendwie bis auf eine Sorte Capture, nämlich dieses Recapture von Google, alle knacken konnte. Alle. Ja, aber du brauchst für gewisse Captchas, gerade die richtig verschrabbelt sind, da brauchst du eine Menge Rechenleistung. Ich kenne mich halt da ein bisschen aus, was die Bots angeht, die das können. Also ich gebe dir recht, da gibt's Bots, die halt die Captchas selbst reinschreiben können. Deswegen werden die Captchas auch immer schwieriger zu lesen. Und du brauchst bei bestimmten Captchas, wenn du so einen Bot hast, brauchst du eine Menge Rechenleistung, damit er halt diese Sachen quasi vollziehen kann und dieses Capture knacken kann. Es ist halt schlimm geworden im heutigen Zeitalter mit Spam und irgendwelchen Bots. Deswegen gibt es ja auch diese Captchas. Das ist ja früher nicht so aufgefallen. Ich bin ja jetzt auch schon seit 99 online und diese Captchas haben mir bis, lass mich nicht lügen, bis 2002 oder 2003 gab es die einfach nicht. Ja gut, ja. Aber können die denn, können die das denn wirklich? Also wo ist denn jetzt bitte da diese absurden Zeichenfolgen und ähnliches? Hat das überhaupt irgendeinen wirklichen Sinn? Ja. Kann der Bot denn irgendwelche anderen Sachen, also muss es so verschnörkelt geschrieben sein? Fangen wir erstmal damit an. Muss da. Keine Ahnung, also ich bin bei Captchas schwerst behindert. Ja, ich auch. Irgendwie nur jedes Zehnte raus. Ja, ich auch. Ich habe gerade da auch gesessen und ich kam nicht in den Chat, weil dieses scheiß Capture mich da einfach nicht reinlassen wollte. Gut, ich habe auch immer versehentlich auf Refresh anstatt Login gedrückt, aber das ist was anderes. Ja, das ist ja auch das, was ich meinte, weil die Leute gehen halt davon aus, dass die Bots halt immer in Anführungsstrichen intelligenter werden und diese Captchas halt umgehen können. Und deswegen werden die immer schwerer zu lesen sein. Und bald, ich komme manchmal auch vor wie ein Bot, wenn ich vor so einem Capture sitze und jetzt, ey, what the fuck, was steht da, weißt du? Und kennt ihr den XKCD mit dem Paartest? Ja. Ich dachte, du wärst fertig. Also ich kenne ihn nicht. Ich kenne ihn. Aber erzähl ruhig, ich war so gut wie fertig. Ja, das muss man gesehen haben. Ich würde ihn in die Shownotes packen. Da hat sich halt jemand in den Spambot verliebt. Das ist eigentlich sehr cool. Aber ich, wie gesagt, das kann man jetzt nicht so erzählen. Verliebt in einen Spambot? Nee, da bin ich lieber in richtige Menschen verliebt. Also ein Bot wäre mir doch zu langweilig. Okay. Das Ding, wie der Chat da gerade schon geschrieben hat, jetzt weiß ich, wie der Hobel funktioniert, aber trotzdem stellt sich für mich immer noch eine Frage, ja. Kombinationsmöglichkeiten von 1 bis 10. Bei 10 Buchstaben sind alles klar. Und bei Buchstaben 36, ja, ist klar. Daher Buchstaben, Zahlen, das verstehe ich ja alles. Aber es hat für mich doch überhaupt gar keinen Sinn. Der Bot geht doch da nicht durch und crawlt das ab und löst dann da im Zweifel die Aufgaben oder auch nicht. Wenn da jetzt stehen würde, wie viel ist, da müsste ja nur stehen 1 plus 1. Und dann ist gleich und dann trägt man eine 2 ein. Der Bot kann das doch nicht lösen, oder bin ich gerade im total falschen Film? Nee, diese Sachen habe ich auch schon gesehen, dass du sagen musstest, was ist der Tag vor Donnerstag oder irgendwelche Matheaufgaben lösen oder so. Die sind auch eigentlich, glaube ich, ein bisschen benutzerfreundlicher. Ja, aber warum gibt es das nicht als Standard? Warum gibt es nicht so einen scheiß Capture-Standard? Das weiß ich auch nicht. Aber ich habe auch mal eins gehabt, was ich cool fand. Das war im offiziellen WikiLeaks-Forum mal eine Weile, wenn du PMs schicken wolltest, da musstest du so ein Puzzle machen. Das war sogar lustig. Da hast du so ein Bild gezeigt bekommen und musstest dann so ein Puzzle machen, was diesem Bild halt ähnlich sah. Ja, das richtig. Das hat sogar Spaß gemacht eigentlich. Das war ganz witzig, wenn man so ein bisschen Spieltrieb hat. Bei ICQ zum Beispiel, bevor man es installiert bekommt, musst du ja auch so eine Art Capture ausführen. Und da ist die Frage, was kam zuerst, die Henne oder das Ei? Und was ist denn die richtige... Ja, das habe ich mich auch gefragt. Da ist natürlich Ei das Richtige. Aber wenn es zuerst das Ei gab, warum gab es nicht zuerst eine Henne? Aber das ist schon wieder so eine Frage, worüber man sich den Kopf zerbrechen kann. Aber das ist mittlerweile gibt es bei vielen Programmen diese Captchas, bevor man die installiert. Also gerade bei den Programmen wie Instant Messenger und so weiter. Den Nerdkreisen wurde mal gesagt, dass es erst das Ei gab, weil das Ei dann halt von dem Vorgänger des Huhns gelegt wurde, was noch nicht wirklich ein Huhn war, sondern irgendwie dann evolutionär gesehen noch irgendwas anderes. Aber ich weiß es auch nicht. Das interessiert mich auch nicht so wirklich. Ich esse eigentlich beides ganz gerne. Aha. Was denn? Meinst du jetzt den Vorgänger, der das Ei gelegt hat, oder meinst du jetzt Henne und Ei isst du gerne? Letzteres. Ich wollte gerade sagen. Ist Henne und Ei dann eigentlich Hai? Hai. Hai. Hai. Okay. Also es gibt also keine... oh Gott, der war so schlecht. Audio-Captures sind übrigens auch scheiße, muss ich mal direkt sagen. Ich finde Audio-Captures sind noch unerträglicher, vor allem die, Google waren das, glaube ich, oder so Google-Audio-Captures. Fürchterlich. Also ich komme damit überhaupt nicht zurecht. Das nervt einfach nur auf ganz ätzende Art und Weise. Und ich wünsche mir einfach nur, ich meine, das kann ja so schwer nicht sein, ein scheiß Capture-Standard. Ja? Ja, aber die Barrierefreiheit, die hier angesprochen wird, ist schon ein wichtiges Thema. Websites müssen ja eigentlich so designt werden, dass sie auch von Menschen mit Behinderungen, beispielsweise jetzt in dem Fall mit einer Sehbehinderung, gelöst werden können. Und wenn diese Audio-Captures dann, wie du sagst, nicht richtig funktionieren, ich habe es ehrlich gesagt noch nie ausprobiert, dann wäre das natürlich sehr schlecht für Leute, die halt diese entsprechenden Einschränkungen haben. Also ja, vielleicht richtig. Bin ich einfach, weil ich da das Gehör nicht für habe oder so. Aber wenn ich mir so ein Audio-Capture anhöre, ich verstehe da gar nichts, ehrlich gesagt. Also für mich ist das total, nee, sorry, aber kann ich nicht. In der Barrierefreiheit, absolut, sehe ich ein, aber für mich persönlich taugen die nichts. Jetzt müsste man mal Menschen mit einer Sehschwäche fragen, ob der die anders dann halt richtig raushören kann. Also ich kann es nicht, ich komme mit Audio-Captures nicht klar. Ja, du musst auch bedenken, dass sehbehinderte Leute oder Leute, die nichts sehen können, die haben ein viel schärferes Hörorgan, die nehmen die Sachen ganz anders wahr als du, der jemand jetzt, der jetzt halt was sehen kann. Ne? Stimmt, das ist unstrittig, klar. Nur mir persönlich hilft ein Audio-Capture erstmal dabei nicht. Vor allem ist das größere Problem ja, dass nicht alle Seiten Audio-Captures haben als Alternative. Und ja. Dann ist es mit der Barrierefreiheit nämlich ganz schlecht. Ja, das stimmt. Das ist leider richtig. Also ich prangere das an. Ich möchte einfach nur ein Capture, wo 1 plus 2 ist gleich steht. Ja gut, aber wenn du das überall machen würdest, dann hätten die binnen kurzer Zeit einen Bot, der auch sowas kann. Bin ich relativ sicher. Ja, aber ich meinte ja nur... Ja, okay. Ja, stimmt. Ja. Stimmt. Der wird dann einfach alle... Ja, wobei, andersrum. Nee, das wäre immer noch sicher. Weil es wäre ja nicht immer 1 plus 1, sondern wird da stehen 100 plus 100 und halt so aufgerechnet. 111 ja, plus... Ja, aber wenn du alle Captures nach demselben Standard machen würdest, dann würde trotzdem jemand sich die Mühe machen und einen Bot programmieren. Aber das würde doch dann nicht mehr funktionieren, weil der Bot würde dann alle Ergebnisse da eintragen müssen. Außer ich bin ich jetzt hier... Ja. Nein, wenn er diese Rechenaufgabe verstehen kann, dann nicht mehr. Du müsstest den Bot so programmieren, dass er dieses Zeug irgendwie auslesen kann. Und dann... Aha. Richtig. Okay. Und es wäre auch kein Problem, bei den Bots halt gewisse Datenbanken mit solchen ganzen Rechenaufgaben anzulegen. Ja. Ja, wie gesagt, es wird halt immer schwerer, diese Captures zu lesen, damit die Bots halt nicht die Zeilen da rauslesen können oder halt dieses Image lesen können, wo die Zeilen drinstehen. Deswegen wird es immer schwerer, die zu lesen. Da sind dann immer mehr Strichchen durch, immer mehr Pünktchen, von mir aus auch Herzchen, keine Ahnung. Aber bis jetzt bin ich immer ganz gut klargekommen. Es gab schon oft Fails, wo ich dann 10 hintereinander versucht habe, das Capture einzugeben, aber ich habe es trotzdem geschafft. Es gibt übrigens noch eine wesentlich interessantere Methode, Captures zu lösen, wenn man sich jetzt irgendwo anmelden will mit Spam-Accounts oder so. Ja, die kenne ich auch. Einfach den Browser zumachen und nicht mehr auf die Seite gehen. Nein, wenn du jetzt ein Cyberkrimineller wärst und wolltest wirklich diese E-Mails für den Spam-Versand oder was haben. Okay, was muss ich dann tun? Weil ich bin halt total cyberkriminell und will total abspammen. Oh ja, Riot das ist ganz einfach. Superkriminelle. Du machst eine Website und tust da irgendwas drauf, was die Leute gut finden. Ja. Irgendwelche, beispielsweise, Porn. Sagen wir Pornobildchen, ja. Genau. Porn. Das wollte ich jetzt auch vorschlagen. Ja. Und dann sagst du den Leuten, ihr müsst... euch halt hier bei mir müsst ihr nicht für dieses Zeug zahlen, aber ihr müsst dieses Capture dafür lösen. Und dann dürft ihr Pornobildchen gucken. Und wenn ihr ein paar jede Menge von denen löst, dann kriegt ihr noch irgendwie ein paar Bildchen extra oder so. Und dann lässt du die Leute diese Captures lösen, die du von anderen Seiten geklaut hast, und dann trägst du das Ergebnis auf der anderen Seite ein. Ja, ich muss gerade lachen, weil da schreibt gerade einer 1000 Asiaten anstellen. Okay. Okay. Ich habe gerade den Chat auch ein bisschen verfolgt dabei. Anscheinend scheint das echt einfach zu sein, so einen Bot zu machen, der meine vorgeschlagenen Captures lösen kann. Ja, da muss es anders gehen. Ich glaube, da bekommt jemand einen Anruf gerade. Ja, das ist jedes Mal das Gleiche. So, okay. Ist wieder aus. Keine Panik auf der Titanic. Du hast es doch nur gemacht, um auf die Operation Ghostbusters kurz rüber zu schwenken, oder? Nein, das kommt am Dienstag. Dann nehmen wir erstmal den Frankie Zeitgeist auseinander, wenn er mit im Podcast ist. Das ist die Frage. Das kann ich jetzt noch nicht 100% verifizieren. Und wie gesagt, Operation Ghostbusters, ne, also nicht falsch verstehen, ich bin da nicht drin involviert oder ich finde, es ist eine sinnvolle Operation, wo man auch mal ein bisschen zu retreaten kann. Und wenn mir jetzt jemand sagt, ja, du bist total fail, wie kann man so eine Operation unterstützen, der hat für mich eh einen Schlag schräg. Aber Esoterik ist ja nicht gefährlich und die Zeitgeister sind ja alle harmlos, alles ist peasy, aber mir ist das egal. Das Zeitgeist ist wirklich so. Also Zeitgeist ist ungefähr, wenn du aus... Zeitgeist ist so, du läufst über eine Wiese und auf einmal merkst du, es ist glatt geworden. Dann guckst du unterm Schuh und dann weißt du Bescheid. Ja, da bist du egal, ja, ich weiß, Es was ist du meinst. einfach nur, es ist, das gibt's gar nicht. Ja? Es ist wirklich, mir fehlen die Worte, mir fehlen auch die Vergleiche. Das ist der ätzendste antiasemitische. Ich habe gerade irgendwas mit Programmierung hier oben gelesen. Es ist der antisemitischste Haufen, den es überhaupt gibt, eigentlich fast. Also da mir fallen wirklich nur wenige Organisationen ein, die wirklich so offensichtlich nazifiziert sind wie diese Zeitgeistbewegung. Okay, also wir können jetzt gleich, wir können ja ein bisschen Werbung machen für Dienstag. Alle, die in dem The oder zu dem Thema Interesse haben, hört euch Dienstag einfach den Klargestellt-Podcast an. Ich werde wahrscheinlich dann auch mit dabei sein und ich werde mir von den Ghostbustern sehr wichtige und gute Fragen aufschreiben lassen, die ich dann dem Zeitgeist, wenn er jetzt mit in den Podcast da reinkommt, dieser Frankie oder wie der heißt, die werde ich ihm dann vorlesen, um zu gucken, wie er darauf reagiert. Was ich von vornherein sagen muss, wenn er versucht, diesen Podcast für seine Propaganda zu instrumentalisieren, dann wird aufgelegt. Das war die einzige Möglichkeit, weil man möchte ja nicht da irgendwelchen ganz dubiosen da eine Bühne bieten. Nee, das machen wir nicht. Eine Bühne bieten wollen wir aber Faust hoch 3 und auch www.gulli.com. Jetzt haben wir wieder geworben und den Fefe auch eingeladen. Ja. Was machen wir denn jetzt? Ist eine gute Frage. Nur, am besten nur noch Podcast machen. Ja, aber ich meinte jetzt gerade so. Weil ich bin eigentlich auch hier mit Ach mit so, was meinem willst Capture unzufrieden und so, bin ich eigentlich auch schon fertig. du? Ja, wir können ja noch ein paar Zuschauerfragen beantworten. Wenn da noch irgendwelche Fragen sind, dann mögen die Zuschauer im Chat, also die, die im Chat drin sind, mögen jetzt am besten was schreiben. Ist egal, ob es banale Fragen sind, aber jetzt bitte nicht wieder mit Titten und keine Ahnung was kommen. Klargestellt ist übrigens jeden Dienstag um 21:45 Uhr auf dem gleichen Kanal. Ach ja, der Weltherrscher fragt gerade, wie nochmal die schöne Seite mit dem Straßen- oder mit dem Gullideckel heißt. Das ist www.gulli.com. Ja, richtig. Und einer wollte mir ein T-Shirt machen, hat er gesagt. Ich habe schon die Größe angegeben. Und nein, ich möchte nicht XS, damit man mein Bauchnabelpiercing sieht. Ja, stimmt, du hast ja Bauchnabelpiercing, ja, das Zwei, ist zwei, zwei. zwei, Ja, uiuiui. ich habe jetzt auch seit neuestem so den letzten Hype, aber ich sage Also, nicht wo. ich werd gerade richtig scharf hier, ey. Pass mal auf, du. Möpse. Möpse. Gut, Brüste, Busen, Möpse, okay. dann würde ich jetzt das ein Wunschlied noch für den Schluss hier einspielen und es geht noch mit ein ganz klein wenig Musik weiter. Ja, ich würde sagen. Ja, wir wollten doch noch, weil du immer die Fanpost von Annika bekommst, wollten wir doch noch mal hier Ach, klarstellen wegen richtig, Twitter. richtig, richtig, richtig. So, okay, also ich sag's einfach mal für Riot Burns. Jeder, der ihn folgen möchte auf Twitter, sollte einfach Riot Burns folgen. Das ist mit einem @-Zeichen davor, RIOTBURNZ. Und für Annika wäre es Annika-K. Also jeder, der Annika schreiben möchte, sollte einfach also Annika-K auf Twitter hinzufügen. Und bei mir ist es ganz einfach Jakil und das A halt als 4, so wie ich hier im Chat drin bin. Ja, ich habe ja im Moment im Chat auch denselben Nick und ich freue mich natürlich über Follower, was jetzt natürlich keine Schleichwerbung sein soll. Von Nein. daher, also ich schreibe gerne mit meinen Zuhörern nochmal auf Twitter. Ja, aber wenn wir weiterhin Fanpost für andere Leute kriegen, wir reichen das natürlich auch weiter, dann müsst ihr euch keine Sorgen machen. Richtig. Oder wir sagen dann einfach, schickt es dann den jeweiligen. Dem jeweiligen. Dem jeweiligen, der jeweiligen. Ja, Annika, ich bedanke mich auch heute wieder bei dir, dass du zu dieser Schandtat mal wieder bereit warst. Vielen Dank, Annika. Ja, gerne. Hat mal wieder Spaß gemacht. Und auch danke an den Jarkill. Ja, bitteschön, immer wieder gerne. Zu jeder Uhrzeit podcasten, das wäre doch was. Das Aber ist ich das wünsche. Ziel. Zu jeder Uhrzeit nackt mit Aluhut podcasten. Ja, nackt bin ich ja eh immer, ne? Also, Ja, das aber lasse du ich. musst ja den Aluhut dann aufsetzen. Der Aluhut. Ja, ich muss mal wieder einen neuen basteln, der ist schon ausgeleiert. Ja, ich bedanke mich bei allen Zuhörern. War schön, dass ihr alle reingehört habt und bei allen Leuten, die auch mit im Chat gekommen sind. Das sehe ich ähnlich. Ja, Podcast, Möb Möb, wird ein kleines Interview der Hörsuppe bald geben. Die Hörsuppe, richtig geile Seite, Hörsuppe mit OE. Schaut einfach mal auf die Hörsuppe drauf. Wirklich ganz klasse Seite für alle Podcasts affin oder die es halt werden wollen und neue Sachen entdecken möchten. Da wird Möb Möb, das ist ja die Plattform, die jetzt im Aufbau sich befindet, um halt die Podcast-Verfügbarkeit maximal zu erhöhen, insbesondere auch live. Wenn ihr noch irgendwie Content habt, also wenn es bei euch, unter euch irgendwie Musiker gibt oder irgendwas in der Art und Weise, dann schreibt mich mal einfach an, auf Twitter oder per Mail oder in dem Blog bei mir. Schreibt mal rein, dass ihr Content habt, den würden wir dann dort auch selbstverständlich auf CC-Basis spielen. Jo. So, und von mir noch ein kleiner Geheimtipp. Wer auf Liebe und tolle Frauen steht, der sollte auf jeden Fall Mio-Line auf Twitter folgen. Sie ist auch hier mit im Chat drin. Ganz viele Grüße, ganz viele liebe Grüße und danke, dass du hier reingekommen bist. War das nicht ein Kerl? Nein. Nein. Nein. Das, okay. kann ich gut beurteilen. Das ist kein Kerl. Gut, dann würde ich einfach sagen, macht es gut. Einen schönen Abend noch, auch an den Chat und alle Zuhörer. Und dann sind wir raus und wir gehen raus mit einem Lied. Tschüss. Ciao. Tschüss. Bis nächste Woche.